Prescott. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Stammtisch mit der Folge 43. Wir haben uns wieder mal zusammen getroffen, versammelt an einem Tisch. Wir, das heißt der Johannes. Guten Tag. Der Kai. Servus. Der Wastel ist da. Servus. Und ich bin der Jens. Und das ist sozusagen unsere vierte Folge dieses Jahr. Juhu. Jetzt muss ich sie nur noch rausbringen rechtzeitig. Die vierte Folge, also gefühlt war irgendwie zwischen der letzten und der diesen, die war ja eh schon ein halbes Jahr, oder? War es auch. Bestimmt nee, vor dem Sommer, oder nicht? Anfang September haben wir veröffentlicht. Ja, veröffentlicht, aber aufgenommen. Wann habt ihr aufgenommen? War aufgenommen schon. Im Mai. Ja, so ungefähr, ja. Nee, warte, ich weiß gar nicht genau. Nee, ich glaube im August. Also wir haben einmal bei Wastel daheim aufgenommen dieses Jahr. Mhm, einmal draußen. Einmal hier, ich weiß es nicht. Bei dir bestimmt auch mal. Und am Anfang des Jahres. Und dann haben wir noch letztes Jahr am 30.12. Das ist ja quasi traditionelles Event. Das ist ja quasi ein Jahr her. Ja. Jetzt habe ich direkt eine Frage, ist nicht abgesprochen. Machen wir eigentlich Jahresrückblicksfolge? Haben wir ja sonst immer Jahr. Nee, Jahresrückblick ist immer so cheesy, finde ich, ja. Aber wenn uns die Themen ausgehen, machen wir Jahresrückblick. Wer ist dieses Jahr gestorben? Wer hat irgendwas Schwätze kann man immer. Wer hat wen geheiratet? Wer lässt sich wieder scheiden? Was ist mit dem schwedischen Königshaus? Ja. Jahresrückblick. Was ist mit dem Volksdiamanten? Genau. Ja, Jetzt steigen wir mit dem Wichtigsten ein. Was haben wir denn für Bier, Kai? Genau, da steigen wir mal am Wichtigsten ein. Dosenbier. Dosenbier, ja, ist schon mal. Also vielleicht. Also vorne sieht es aus wie Bacardi. Und um da gleich mal Vorurteile aufzuheben, eigentlich ein gutes Bier, mittlerweile häufig eigentlich in der Dose gemacht, weil hat keine Sonneneinstrahlung, ist besser recycelbar, sagt man. Und deshalb eigentlich die guten Biere kriegst du mittlerweile alle echt in der Dose. Ich war jetzt vor. Ich hab mal 0,5 kaufen. Jens und ich waren vor 2,5 Wochen in Berlin. Und haben uns dort vom Freundeskreis zum jährlichen Weihnachtstreffen getroffen, diesmal in Berlin. Und dann hatten wir Die gute Pute, oder? Genau, die gute Pute. Und dann waren wir tagsüber noch so ein bisschen unterwegs und sind so, die Freunde wohnen da in der Nähe vom Kurfürstendamm und sind so über den Kurfürstendamm gelatscht. Und wo kommt man dann auch vorbei? Im KDW. Und dann waren wir im KDW oben in dieser Spezialitätenabteilung und die haben tatsächlich eine extrem gute Bierauswahl. Und unter anderem, glaube ich, jedes Bier von Stone. Stone, wer das nicht kennt, ist eine der ältesten Craft-Bier-Brauereien aus den USA, kommen da aus Kalifornien und haben jetzt seit, ich will nicht lügen, glaube 5 Jahren auch eine Dépendance in Berlin und brauen da auch Bier. Und ich bin immer begeistert von den Bieren. Und wir trinken jetzt von denen das Stone Go-To IPA. So, jetzt gucken wir mal. Was? Go-To? Go-To. Also so das Default IPA. Ja, das hoffentlich nicht. Ah, das wäre was für eines. Das wäre eher würzig wahrscheinlich. Schmackhaft. Ja, kommt drauf an. Also wir werden heute Abend, ich sag's gerade vorneweg, nicht so viel helle Biere trinken. Ich habe gedacht, wir machen heute Abend mal dunkle Bier-Session, auch wenn der Jens das eigentlich nicht so gern mag. Alles was nach Schoko und nach Malz. Ich bin da mittlerweile echt abgehärtet, muss ich sagen. Also jetzt hier so rein zu probieren, ist das für mich kein Problem mehr. Da war ich früher doch ein bisschen. Oh, es riecht auf jeden Fall. Boah, Frucht. Boah. Ja. Boah, das ist ein Obstsalat. Ja, gut, wenn du jetzt nachher noch dunkle Bier trinken willst, musst du das erste Eisbär trinken. Obstsalat. Jo. Das riecht echt mega, gell? Ich hab's auch noch nie getrunken. Ich muss noch ein Foto machen, scheiße. Prost. Prost. Trink dir mal, ich mach noch ein Foto. Und? Schmeckt aber nicht nach Obstsalat. Es schmeckt extrem bitter, finde ich. Das hat mehr IPAs an sich, aber. Ja, aber das schmeckt für ein IPA, finde ich auch ziemlich bitter. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend mit meiner Frau noch 2 Biere getrunken aus Italien. Das ist doch wieder die Green Frog, oder? Ich Froggy gestern Hops. Noch zwei Froggy Hops. Karlskrone gesüffelt. Ja, war auch was Spezielles, oder? Nee, habe ich nicht. Und dann zum Abgang Köpi noch. Aber ich finde, es schmeckt jetzt eher langweilig. Also es riecht besser, als das es schmeckt. Also schmeckt nicht schlecht, ja, aber ich habe erwartet, dass mehr Geschmack rüberkommt bei dem Geruch. Hat nicht so einen Bumpf. So. Also es ist halt, aber das ist halt immer das mit den dunklen Bieren, die haben halt mehr Fülle irgendwie. Und der verspricht ja von der Nase viel mehr Fülle, als dahinter. Das stimmt, Ja, wobei jetzt, also klar. Aber schmeckt gut. Ich finde halt, das ist echt ein Bier. Aber dann kannst du viele davon trinken. Genau, High Drinkability, wie man so schön sagt. Ja. Auf der Drinkability-Skala wäre das eine 7, würde ich sagen. Also davon kannst du mehr als eins trinken, was halt oft manchmal bei diesen IPA-Dingern. Ja, das war jetzt gestern, die IPAs, die wir da getrunken haben, waren auch super. Aber da haben wir 2 075er Flaschen getrunken und ich würde sagen, ich habe Zwei Drittel bis das gute Bier. So schlimm war es ja auch nicht, ja. Ich sag mal so, wenn das Glas in die andere Richtung gekippt wäre, wäre es schlimmer gewesen. Ja. Oh ja, das stimmt. Da habe ich so zwei Drittel der Biere getrunken. Ja, das stimmt. Und das ist dann aber auch so danach, wenn du dann so ein Liter, fast ein Liter IPA getrunken hast, das dann reicht, das reicht, dann kannst du viel mehr von trinken, ja. Ja, aber da könnte ich mir jetzt schon zwei, drei Dosen von dem Ding schon reinzwiebeln. Okay, ja. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Go-To-IPA, ja, weil es halt bedeutet. Und es hat nicht so viel Umdrehung, es hat nur 4,7%. Geschmeidig. Da ist noch nicht mal Strafrunde dabei. Da mal kurze Zwischenfrage. Kennt ihr das schon? Ich bin da drüber gestern im Supermarkt gestolpert. Wein, nie gehört. Was ist das denn? Teufelszeug? Gibt's in Rot und Weiß? Nein. Von Paulaner gibt es jetzt die Isar-Weiße. Habt ihr davon schon mal gehört? Nö. Ich habe sie im Kühlschrank daheim stehen. 3,5% irgendwie besonders topfiges Weißbier. Naja. Da bin ich mal gespannt, ob das was kann. Aber hat von euch auch noch keiner getrunken? Nee. Also nicht bewusst. Also für die Hörer mal gerade zur Erläuterung, ich habe gerade zwei Männer vor mir knien. Ja. die mit großem Eifer den Boden putzen, weil wir einmal eine Bierdusche hier gemacht haben. Ein Gläschen wurde schon glücklicherweise nicht über das die... Ist ja nur ein Viertel von 0,33er Dose. Gott sei Dank ist das Glas nicht runtergefallen, das wäre das vorletzte Bierglas. Das gute gewesen. Spiegelau. Ja. Spiegelau. Spiegelau. Sehr gut. Aber da würde ich gerne mal hin in die Stone Brewery da in Berlin. Ich habe es letzte Mal nicht geschafft, weil. Marienpark 22. Es muss in so einem alten Industriegebäude, so alter Backstein und so drin sein, wo die brauen, und haben dann auch irgendwie so ein Restaurant, Bar da mit dabei. Und ich finde, das habe ich ja schon mal berichtet, ich weiß nicht, haben wir das schon mal zusammen getrunken, haben wir das glaube ich noch nicht, dieses White Ghost. Das ist praktisch so eine Gose, so ein Sauerbier. Eieiei, da bin ich skeptisch. Ja, ich war da auch skeptisch, aber das schmeckt echt geil. Jens hat es getrunken, wir haben das bei der Weihnachtsessen bei der guten Pude getrunken. Wie fandst du das? Ja, der Jens läuft noch durch die Gegend, aber das ist White Ghost, weißt du, dieses ganz, das schmeckt grandios gar nicht, war das. Das schmeckt gar nicht wie Bier, das schmeckt so total wie, weiß gar nicht, Zitruslimo wie Limo, aber mega gut. Ja, das war echt gut. Bis nächstes Mal bringe ich welche mit, ja. Nein! Ja, eins kann man ja mal probieren, ne? Probieren kann man immer. Das stimmt. Also das erste Bier schon mal weg. Gut. Ja, die machen hier Werbung für die Dosen, weil die sind endlos recycelbar und umweltverträglicher. Früher hat man die Dosen verhasst und jetzt sind sie wieder im Kommen. Ja, und du hast halt keine Einstrahlung von so. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die Dosen früher schlechter waren, weil wenn ich mich zurückerinnere an die 80er, man war im Auto unterwegs und man hatte so eine Cola-Dose auf der Hutablage. Ist im Sommer. Nee, hat man die irgendwie dann später getrunken, dann schmeckte das komisch metallisch, kann ich mich erinnern. Das ist immer so. Auch besser, ja. Ja, klar, wegen so diesem CO2, da kommt halt so eine CO2-Dings hier, was dann zum Genesis aus, klar, aus der Flasche schmeckt total scheiße. Ja, da fehlt halt einfach die. So, das kann natürlich sein. Ich finde ja auch neben Bier, was auch aus der Dose am allerbesten schmeckt, sind also auch das. Feinstes Schmeckt wieder doch lieber ausgemacht. Schabby. Schmeckt ja auch aus der Dose am besten. Ich war eher schon mal der grobflächige Typ, bei mir gab es Schabier. Katzes Liebling. Nein, aber Softdrinks, also Cola, Fanta, schmeckt aus der Dose einfach so frisch aufgemacht. Viel besser. Oder alternative Glasflasche. Ja. Aber es gibt keine Alternative. Aber ich fand auch zum Beispiel, ich fand früher das Spezi, als es noch in der Bierflasche war, hat besser geschmeckt, als es jetzt ist. Ja, immer das richtige Spezi? Das Original-Spezi. Spezi-Original war ja früher in der Bierflasche drin, mit einem Kronkorken, ohne Schrauben, sondern einem Kronkorken. Und es schmeckte besser als jetzt. Also das Paulaner-Spezi ist ja auch immer noch. Genau, ja. Ich muss ja sagen, ich finde ja Paulaner-Spezi am besten. Ist auch wirklich gut, da kann man nichts sagen. Finde ich besser als das Original-Spezi. Ja, also besser als das Original schon, aber ganz früher, als es in der Bierflasche war, war es definitiv besser. Okay. Ist es nicht mehr, leider nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber das war früher nicht so, meiner Meinung nach. Früher war bloß der VC-Spezi, das war. Ach so, der ist auch geil. Echt? Ja, ich mag den nicht. So ja, das stimmt. Das hat der Flötzinger auch, aber da finde ich es irgendwie gut. Flötzinger ist aus Rosenheim, gell? Ja. Hm. Ja. Ja. Mhm, okay. Ich muss bei Flötzinger, muss ich immer an den hier die Eberhofer-Krimis denken. Da ist der Gaswasser-Scheißemann auch, heißt auch Flötzinger. Wer ist der Eberhofer? Diese Eberhofer-Krimis von der Frau Greta Falke. Ah, okay. Das sagt mir nichts. Ja. Das ist auch so ein Porno-Verschnitt. Ja, ja. Geil. Geil. Mhm. Womit wollen wir denn eigentlich thematisch anfangen? Ich würde sagen, mit dem leichtesten, oder? Der Wassel will was über fahrscheinlosen ÖPNV reden. Im übertragenen Sinne? Die Entkriminalisierung der Schwarzfahrer. Wo es darum geht, dass zum einen Schwarzfahrer derzeit nicht nur keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine richtige Strafe ist, wo du nach etlichen Malen halt in den Knast kommen kannst. Zum Beispiel Schwarzfahren eigentlich durch diesen erhöhten Fahrschein oder erhöhten Beförderungsentgelt, dass damit das eigentlich straftechnisch nicht sowieso ausreichend abgedeckt wäre. Und du da nicht eine Kriminalisierung erstens mal grundsätzlich generierst, die nicht nötig wäre. Und dann diesen Artikel auch darum, dass du eigentlich durch diese Kriminalisierung Folgekosten hast im Strafvollzug, die in keinster Relation zu dem stehen, was da an Schaden entsteht. Was gibt es da, oder weißt du, welche Grundlage da überhaupt gegeben ist, dass man, dass das zum Beispiel ein... Aber das ist dann, weil zum Beispiel, also falsch parken kann ich ja tagtäglich mehrfach. Ich glaube, da werde ich niemals... Solange ich die Strafe bezahle, irgendwann mal in den Knast. Ja, eben. Aber deswegen meine ich ja. Aber was ist jetzt die rechtliche Grundlage? Weil parken eine Stunde in München kostet auch 3,50 oder so. Grundsätzlich mal die Parkerei, also da bist du in der Straßenverkehrsordnung, aber man muss es ja im Sinne der Gleichstellung, müsste man doch sagen. Aber das eine Mal hast du ja eine konkrete Leistung, die du in Anspruch nimmst, für die du nicht bezahlst. Und beim Parken kriegst du ja keine Leistung. Ja, du kriegst einen Parkplatz, ja. Also ja, das ist jetzt wieder Ermessenssache, würde ich sagen, dass eine Leistung ist. Also ja, jetzt, da gibt es auch also genug, die fahren bewusst mal, schwarz. Dass ja. Die meisten, die erwischt werden, wahrscheinlich nicht wegen vergessenen Tickets erwischt werden, sondern eher, weil man halt nicht stempelt. Aber gibt es denn da jetzt eine konkrete Initiative von irgendeinem politischen Akteur? Oder? Mehrere. Ich glaube, also die Grünen fordern, dass es auf jeden Fall entkriminalisiert wird. Die Linken fordern, glaube ich, dass es überhaupt nicht mehr dass nichts kostet. Verfolgt wird. Verfolgt wird. Also fahrscheinlose ÖPNV sozusagen, ja. Das wäre wahrscheinlich darauf kurz... Aber war das nicht, ich habe da jetzt keinen Artikel jetzt geradezu parat im Kopf, aber gibt es nicht irgendeine Stadt, sogar in Deutschland, die jetzt schon mal gesagt hat, kürzlich, ich meine sogar stand in der SZ drin, die gesagt hat, wir stellen praktisch alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zur Verfügung? Ja, aber ich glaube, das sind dann immer so Kleinstädte, irgendwie so, weißt du, so Kreisstädte. Ja, aber es war irgendeine Stadt auch, wo ich einen Bericht drüber gesehen hatte, die haben jetzt zum Beispiel gesagt, sie machen das jetzt an den Samstagen zum Beispiel, sagen sie, kann jeder umsonst reinpendeln, gerade um auch diesem Feinstaub-Thema entgegenzuwirken und zu sagen, okay, komm, dann stellen wir, bevor wir jetzt da irgendwie noch massiv gegen die Autos und über Kontrollen und so weiter vorgehen, bieten wir als Alternative an, du kannst kostenlos praktisch von den Park-and-Ride-Parkplätzen in die Stadt reinpendeln, ja. Mhm. Ja, könnte man ja kombinieren mit einer City-Maut und so einem Schmarrn, sodass man irgendwie das Geld quersubventioniert. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ich finde ja das Kopenhagener Modell da so krass. Ich war jetzt kürzlich für gefühlt 4 Stunden in Kopenhagen und hatte davor aber schon mal im BR auch einen Bericht darüber gesehen, als es auch darum ging, so wie sieht die Mobilität der Zukunft aus für München mit den immer steigenden Einwohnerzahlen und so weiter. Und da war in Kopenhagen, fahren die das ja ganz radikal. Also du hast da wirklich komplett im kompletten Stadtgebiet eben Fahrradwege, die nicht wie bei uns irgendwie, wie breit ist ein Fahrradweg, ein Meter, sondern auf jeder Seite so Doppelfahrradwege. Also kannst du sowohl links als auch rechts der Fahrbahn hast du praktisch in die eine Richtung als auch in die andere Richtung entsprechende Fahrradwege, die dann jeweils enorm breit sind. Und du kommst in die Stadt halt nur noch mit einer extrem hohen City-Maut rein. Parken in der Stadt für den Normalsterblichen nicht bezahlbar. Kostet irgendwie 25 Euro die Stunde oder irgendwie sowas. Und eben alle öffentlichen Verkehrsmittel sind auf Elektrobusse und so weiter umgeschwenkt. Ja? Um da einfach komplett zu sagen, wir wollen da so eine autofreie Stadt haben. Was ja in München echt ein Thema ist, weil du kannst ja in München mit dem Fahrrad, solange du dich anhand an der Isar entlang bewegst, alles okay. Aber sobald du irgendwie Richtung Osten, von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten willst, wird es halt echt gefährlich teilweise, weil du da auf Straßen unterwegs bist, wo es echt als Fahrradfahrer keinen Spaß macht, ja. Und du müsstest halt, um so ein Konzept durchzuziehen wie in Kopenhagen, müsstest du halt massivst Parkplätze dann wegnehmen. Ja. Also jetzt gerade so das Anwohnerparken und so würde dann halt massiv wegfallen. Weil das halt der Platz halt gebraucht wird für die Fahrradwege. Wir waren 18, also nur, aber ja. Da hatten die damals schon Flächendeckend einen Pfand. Vor 20 Jahren. Ja. Also, die hat sich das aber nicht gekostet, sondern die hast du als Pfand rein. Mhm. Ja, aber ich glaube, da funktioniert wahrscheinlich Kopenhagen auch ein bisschen besser noch. Also ich meine, du hast ja gesehen, wie mit diesen komischen, wie hießen diese, wie mit den Dingern umgegangen wurde, die lagen ja, also auf Haufen lagen die überall am Straßenrand. Das war aber eher das, ja. Wieso? Ich meine, es geht ja darum, dass es offensichtlich ein Modell gibt, bei dem es den Leuten vollkommen wurscht ist und das Zeug halt einfach miserabel behandelt wird. Und das wäre ja bei so einem Pfandmodell vielleicht dann ähnlich gegeben. Ja, weil es ja auch Seite nicht mal nachvollziehbar ist, was wäre irgendwas da. Aber bei den MVG, aber du hast ja schon bei diesem O-Bike, ich habe das nie probiert, aber das Geschäftsmodell dahinter war ja eigentlich Daten abzugreifen, klar. Also deshalb, das und die ich glaube, dass prinzipiell das ja schon funktioniert. Also du hast ja die MVG-Radl, du hast das die Deutsche Bahn-Radl. Ja, klar. So. Aber ich glaube, da musst du einen gewissen Obolus bezahlen, oder? Ja, da wird halt, glaube ich, also das ist halt deutlich teurer. Wahrscheinlich musst du auch da Mitglied sein. Ich bin mir da nicht sicher, wie die musstest Modelle sind. Musst du bei den O-Bikes aber auch, da musst du natürlich auch irgendwie die App runterladen, registrieren, ja. Ich habe es nie probiert, deshalb weiß ich es nicht genau. Aber wieso ist es da so dermaßen eskaliert? Und bei O-Bike? Ja. Naja, weil die das halt einfach. Die haben die scheiß Fahrräder halt überall hingestellt. Das ist richtig, aber warum haben die Leute auf total übertrieben? Aber warum sind die Leute dann so extrem schlecht mit diesen Dingern? Weil die dir hier vor die Haustür 20 Fahrräder quer über den Fußgängerweg gestellt haben. Okay. Und sich dann halt die Leute gedacht haben, sag mal, glaubt ihr eigentlich, hier ist eine Müllkippe für eure Schrottfahrräder. 20 Euro China-Bikes. Ja. Und so genauso wurden die dann auch behandelt. Ja, also ich wohne ja ziemlich nah an der Isar. Wenn du dir die MVG-Räder anschaust, die werden nicht so behandeln. Ja. Nee, okay, also ich wohne ja an der Isar und gehe da immer laufen und du siehst immer noch alle paar Meter siehst du immer noch steht da irgendwie, ist dann irgendwie ein Fahrrad wieder aus der Isar rausgezogen worden, total versifft und so. Ja, also die haben sich dann irgendwann Sport draus gemacht, weil dann wurde darüber ja auch massiv in den Medien berichtet, ja, von Bild über SZ, über TZ etc. Und alle haben so Bashing betrieben und dann waren die Räder meiner Meinung nach irgendwann so freiwillig, so nach dem Motto, okay, die Firma, die dahinter steht, ist pleite, da will keiner mehr haben und jetzt können wir dann zwar richtigen Spaß mitmachen. Dann haben halt irgendwelche Besuchskis die genommen und haben den Isar geschmissen und dann hast du nicht gesehen. Ja. Okay, aber meiner Moderatorenpflicht jetzt nochmal hier folgend. Nochmal zurück zum Thema Entkriminalisierung von Schwarzfahren. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, also es gibt doch irgendwie, keine Ahnung, verschiedene Dimensionen. Also einmal die Frage, warum muss man das überhaupt als Strafe behandeln und kann es nicht als Ordnungswidrigkeit ahnden? Ja, also und aus sozusagen, wenn es eine Strafe, wie heißt das denn? Das ist keine Strafe, sondern das ist Ordnungswidrigkeit. Ja, das ist Ordnungswidrigkeit. Straftat, genau. Wenn es eine Straftat ist, daraus folgt ja dann sozusagen, es muss geahndet werden. Sprich, du kriegst irgendwie Geldstrafen und Geldstrafen und Geldstrafen und irgendwie nach einer Zeit, wenn du diese Geldstrafen nicht bezahlst, wird ein Verfahren gegen dich eröffnet und im Zweifelsfall, wenn du dann immer noch nicht bezahlst, dann kann das Ganze in Beugehaft wahrscheinlich irgendwie umgewandelt werden. Ja, keine Ahnung, wie jetzt da die konkreten juristischen Begriffe sind. Und das führt ja im Grunde genommen dann dazu, ich meine, warum zahlt jemand nicht, wenn er irgendwie, keine Ahnung, 600 Euro offene Rechnungen für Schwarzfahren hat, weil er nicht kann. Ja. Dann wird das auch in die nächste quasi Stufe übernommen. Ah, okay. Also selbst wenn ich irgendwie jedes Mal meine 40 Euro abdrücke, wenn der Staatsanwalt merkt, oh, der hat irgendwie 10-mal im Jahr da irgendwie seine 40 Euro an. Ist ja die Anal. Ja. Ähnlich. Aber du kannst keine begehst keine Straftat. Nee, das beim Falschparken. Nee. Aber dir wird der frühere Schein entzogen in dem Sinne. Okay. Ja. Ich glaube, das geht wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung, um den Leuten vielleicht eine Möglichkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu nehmen. Weil wenn du jetzt überlegst, wie oft fahre ich, also jetzt ich zum Beispiel, wie oft fahre ich? Ich fahre jetzt nicht mehr so oft, weil ich es ziemlich alles zentral bei mir in meiner Gegend habe. Aber wenn ich fahre, wie oft werde ich kontrolliert? Eigentlich nie. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, der Wahrscheinlichkeit, was kosten mich die 60 Euro, wenn ich mal erwischt werde? Und wie oft bin ich, 60 Euro. Ja, und wie oft bin ich dafür gefahren? Also das gleicht sich ja dann irgendwie aus und dann kann ich das ja mehr oder weniger immer so machen, wenn es nie schlimmer kommen kann als die 60 Euro. Wie zum Beispiel beim Falschparken. Ich muss gestehen, ich parke immer falsch. Aufgrund dessen, weil das kann Alternative, in den oder? Ja, und also entweder. Der einzige freie Parkplatz ist sowieso bei einem Anwohnerparkplatz, wo ich sowieso keine Möglichkeit habe, ein Ticket zu ziehen und alle anderen sind voll. Insofern parke ich da und nehme halt dann einfach das Risiko in Kauf, 15 Euro zu bezahlen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Strafzettel bekommst, viel höher, als dass du kontrolliert wirst beim Schwarzfahren. Das stimmt, die ist wirklich sehr viel höher, aber trotzdem. Signifikant, ich sage ja. Aber das ist trotzdem, dort wo ich meistens parke, ist es in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist es von 10-mal parken ungefähr 2-mal, dass ich erwischt werde. Und insofern gleicht sich's fast aus. Ja. Ja, ist nicht viel. Kann man schon mal machen. Also im Gegensatz zu 60 Euro. Ja, nicht im Gegensatz zu, ich muss mir dauernd irgendwo parken. Das hält nur 5 Stunden und dann muss ich wieder hinlaufen. Ja, eben, hast ja auch sofort los. Ja. Nee, aber deswegen glaube ich, ist es vielleicht auch, wie du schon sagtest, die Sanktionierungsmöglichkeiten. Ansonsten rechne ich mir halt aus, wie oft muss ich erwischt werden, dass es sich, mein Schwarzfahren, sich damit gelohnt hat. Und also gefühlt wird mir wirklich nie kontrolliert. Also ich wohne jetzt knapp 4 Jahre in München und ich bin ein einziges Mal kontrolliert worden. Und ich kaufe immer ein Ticket. Ja. Ich fahre jetzt auch nicht täglich. Ja, doch, ich bin jetzt. Ich bin ein Jahr lang mehr oder weniger täglich. Ja. Also ich bin jetzt das Letzte, weil ich ein Projekt hier in München hatte, bin ich das. Das ist aber wenig dann. Also statistisch gesehen hättest du halt jetzt 250 Euro bezahlt, anstatt 1000 Euro wahrscheinlich, die du an, oder ich weiß nicht, wie viel kostet ein Monatsticket. Ja. Okay. Dann wird es sich rechnen. Bei dir hätte es sich gerechnet. Jetzt kommt noch ein anderer Punkt bei dieser ganzen Sache mit dazu, mit diesem erhöhten Bevölkerungsentgelt von 60 Euro. Das ist wie so vieles bei uns ja einfach ein fester Betrag und nicht an deinem Gehalt zum Beispiel. Mhm, ja. Also das heißt, jemand, der tendenziell sich das Ticket nicht leisten kann und wenig verdient, tun richtig weh. Das ist richtig, ja, klar. Das ist aber das ist ist ja aber leider bei vielen Strafen der Fall, ja. meine ich. Also wie zum Beispiel, wenn du geblitzt wirst auf der Autobahn, ein bisschen zu schnell 250 Euro ist, wenn ich mit meinem Ferrari durchbrause, wahrscheinlich ein Witz, ja. ist mir egal. Aber ja, wenn ich, dann der Punkt weh oder die Punkte. Oder die Punkte, die man ja. sich ansammelt, genau. Aber ja, das ist ja in der Schweiz ist ja das Modell, dass du dann in Abhängigkeit vom genau. genauso wie die Straftat, viel wo, besser, du, wo ja. du einen Tagessatz bezahlst. Ja, genau. Der wird ja dann auch anhand deines Ja, das, ja, ja, genau. Also jetzt bei aber nicht bei Verkehrsdelikten, eben, aber ja. irgendwie, was war, habe ich letztens gelesen, irgendwie so ein Wiesenwirt ist doch auch verknackt worden, weil irgendwie da er sich mit dem Ordnungsamt oder der hier Hygieneaufsicht da angelegt hat und da haben sie den auch irgendwie zu x Tagessätzen und bei ihm war halt der Tagessatz, keine Ahnung, 10.000 Euro oder irgendwie sowas, ja. Und bei einem Armschlucker wäre der Tagessatz halt das ist ich 50 Euro, keine ja. Ahnung, ja. Also. Ja, das ist dann schon, leider gibt es da oft nicht ganz gerechte Strafen in dem Sinne. Also ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich das als Straftat kriminalisieren muss. Ein bisschen nachvollziehen kann ich schon, vielleicht, weil man halt ansonsten die Kontrolldichte deutlich erhöhen müsste, damit nicht viele Leute auf einmal sagen, ach so, ja, eigentlich ist es ja wunderbar, weil dann gehe ich einfach mal öfter das Risiko ein und kostenlos. Das meine ich ja, genau, meine ich ja. Genau, das meine ich ja. Oder du musst es halt eine richtige Alternative schaffen, sodass die Leute gar nicht darauf angewiesen sind, sich ein Ticket zu kaufen. Ja, bei GEZ funktioniert halt, das Modell funktioniert halt insofern nicht, als dass du sagst halt, bei der GEZ ist es ja tatsächlich so, dass jeder Bürger, egal wo er in Deutschland wohnt, ja. das gleiche in Anspruch nehmen kann, weil Fernsehen hat halt jeder. Ja, ja. Irgendwie so. Und wenn du jetzt, sage ich, jeder zahlt 50 Euro im Monat für öffentliche Verkehrsmittel. Kannst du mal meinen Eltern fragen, wie viel für das dann dreimal am Tag der Bus kommt, ja? Das keinen Sinn, ja. Das musst du dann irgendwie anders machen. Musst du an die Einwohner koppeln. Also, dass du sagst, du hast irgendwie so eine Einwohnerpauschale. Ja. Ja, ja, ist das Problem, dass die von draußen, und du hast das Problem, dass die von auswärts reinkommen, wie tust du die dann reinnehmen? Also da bist du wieder, könntest du sagen, du machst ein subventioniertes Modell für deine Einwohner, die zahlen halt, was weiß ich, 60 Euro im Jahr und sind dafür umsonst oder können dafür alles nutzen und dann derjenige, der von außen reinkommt, der muss halt sich das Tagesticket oder sowas holen, ja. Mhm. Ja, ja. Nee, klar, das müsstest du dann auch nochmal irgendwie einen Anreiz schaffen, ja. Mhm. Ja, ich glaube, der wird sich massiv viel tun in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich glaube schon, ich habe mich jetzt mit dem Thema berufsbezogen relativ intensiv auseinandergesetzt und auch hier für München spezifisch im Zuge so vom Thema Elektromobilität und so weiter. Und da machen sich die Stadt und die Stadtwerke und so schon momentan massiv Gedanken, weil sie müssen es schaffen, dass sie da die Leute praktisch aus ihren privaten PKWs auf andere Verkehrsmittel transferieren. Weil das klassische Bild, wo du eine Straße voll einfasst und dann sagst du, ich nehme jetzt bloß das Ganze vom Platz her als Wagen und das Ganze vom Platz her irgendwie als Bus oder was, da schaffst du natürlich auch massiv Platz. Ja, ja. Aber seht ihr das denn wirklich? Also ist das ob das wirklich passieren wird, meinst du jetzt? Ja, ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie so eine Blase von urbanen Menschen und Journalisten, die irgendwie die Verkehrswende sehen, aber sehen tue ich sie alle, nicht. Alle oder herbeifabulieren, ja. Aber ich sehe die nicht. Nee, ich glaube, das Problem in München ist tatsächlich wie in allen deutschen Großstädten, aber in München vielleicht nochmal extremer, dass die öffentliche Verkehrsinfrastruktur einfach es nicht schafft, die Mengen an Personen, die befördert werden müssten, in so einer Art und Weise zu befördern, dass es für alle befriedigend ist. Aber gibt es denn, vor 2 oder 3 Jahren wir reden da immer drüber, aber gibt es denn wirklich diesen Sinneswandel, dass die Leute sagen, ja, ihr habt ja recht, ich sollte vom Auto auf den Bus umsteigen. Naja, die Frage wäre halt, wenn, also ich sag mal, ich glaube persönlich, dass schon einige Leute bereit wären, sage ich mal, die jetzt, die von weiter weg reinpendeln, also sagen wir mal, Münchner Vororte, dass die, wenn die eine Verlässlichkeit hätten, dass, sag ich mal, S-Bahn etc. Einigermaßen störungsfrei laufen und nicht in der Art und Weise, dass du in der S-Bahn, ich war jetzt auf projektbedingt auch jeden Morgen in der U-Bahn für ein Vierteljahr, da hast du echt keinen Bock. Da bin ich morgens schon immer um 6:45 gefahren, weil da kam ich einigermaßen smooth bei dem Kunden an. Hör mal auf zu differenzieren. Ja. Siehst du das, dass die Leute das wirklich ändern in absehbarer Zeit? Wenn es bezahlbar ist und verlässlich, ja, würde ich glauben. Also nein. Nee, aktuell nicht. Nicht unter den was heißt aktuell nicht? Was soll sich konkret in den nächsten 10 Jahren in München ändern? Das wird nicht passieren. Nee, deshalb sage ich ja, es wird so nicht schnell, passieren. So schnell sind die. Nee, deshalb sage ich ja, 10 bis 15 Jahre. Ich glaube, das, was man schauen muss, ist, inwieweit setzt sich oder wie wirkt sich autonomes Fahren aus? Aber selbst das ist ja auch noch extrem Zukunftsmusik. Halt, ja, klar, deshalb. Das ist interessant, weil ich habe da gerade ein Modell zugebaut, berufsbedingt, und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, auch bei den OEMs. Also manche sagen, es wird weiterhin, und wie hat es mein Kollege so schön gesagt, der Unterschied ist eigentlich wirklich relativ einfach. Will jemand mein Auto oder ein Auto? Also wie wichtig ist dieser Aspekt, auch beim Aspekt autonomes Fahren, habe ich weiterhin das Bedürfnis, ein eigenes Auto zu haben, also mein Auto, was dann zwar autonom fahren kann, aber was dann in der Zeit, das wird dann auch effizienter eingesetzt, weil du dann halt dann das Auto deine Kinder zur Arbeit fahren lassen kannst, also wenn man mal ganz in die Zukunft nicht zur Arbeit, sondern in den Kindergarten oder sonst irgendwo fahren lassen kannst. eine schöne oder bist du wirklich bereit, wirklich Carsharing zu betreiben, ja. Also die aktuellen Generationen Ü25, glaube ich, sind nach wie vor sehr fixiert auf ein Auto, weil das nach wie sagen, also das 30 ist, wahrscheinlich. Ja, 30 weil das, ist 35, weil das ja. Nach wie vor in der. Können wir mal die Komplexität rauslassen? Wieso? Einfach mal ganz konkret. Ist ja nicht komplex. Also, das geht gar nicht, ja. Es ist ja auch nicht nieder. Also. Von so vielen Variablen ab, ja. Leute, jetzt stellt euch doch mal vor, ihr seid hier irgendwie Verkehrsreferent der Stadt München. So, und ihr sollt sagen, wie sieht in 5 Jahren die Stadt anders aus als heute? Das Problem ist doch, dass ich euch, die einzige realistische Antwort, die der Typ sagt, ist genauso wie heute. Ist auch so. Weil ich saß mit dem Verkehrsreferenten von der Stadt München. Die ganzen Maßnahmen, die man jetzt nur so andiskutiert in einigermaßen progressiv-liberalen Kreisen, noch nicht so schnell. Da gibt es keine Finanzierung dafür. Nee, auf keinen Fall. Ja, also öffentliche Infrastruktur wird es nicht sein. Ja, man baut nicht mal eben 10 neue U-Bahn-Linien. Es geht ja schon allein nicht, dass die MVG hier diesen Trambahnast nach Norden irgendwie mit ausreichend Trambahnen ausstattet, weil die diese scheiß Zulassung für diese Trambahnen nicht bekommen. Also ganz ehrlich, ich halte das alles für total Wolkenkuckucksheim. Ja, natürlich können wir uns drüber unterhalten, wie autonomes Fahren irgendwie die Mobilität von Leuten verändern wird, aber ganz ehrlich, auf politischer Ebene sehe ich da überhaupt in absehbarer Zeit überhaupt keine Veränderung. Nee, null. Wie gesagt, ich saß mit den Typen genau mit Guckt denen. Euch den Bundeswegeplan an. Ja, das ist ja auf 30 Jahre ist im Grunde genommen schon der Status quo einbetoniert. Jens, alles richtig. Ich saß ja genau mit den Typen projektbedingt zusammen. So. Und klar wird sich da in den nächsten 5 Jahren nichts ändern. Wird sich doch auch in den nächsten 10 Jahren nichts ändern. Sie müssen aber was anstoßen. Weil, warum? Nee, weil es einfach Verkehrskollaps geben wird. Ich sag mal, das ist Ihre Aufgabe. Das ist ihre Aufgabe. Sie müssen es tun, weil sie es tun müssen. Aber das Problem ist einfach die öffentliche Infrastruktur, was so den Personennahverkehr betrifft, ist nicht so schnell skalierbar. Du kriegst die einfach nicht in der Zeit aufgebaut, wie die Bevölkerung hier wächst. Das heißt schon, du musst du mehr Geld ausgeben. Nee, wollen. Ich glaube, das wird auch einfach infrastrukturell. Du musst ja ständig was sperren, ja. Dann wird das andere auch schwierig. Also das musst du ja auch in der Planung alles unterkriegen. Ja. Es ist nicht so einfach, glaube ich. Das ist schon ein Mammutprojekt. Aber du musst es schaffen, du musst wegkommen von diesem starken Individualverkehr, den halt momentan in Stoßzeiten, es ist ja eigentlich, sind wir ehrlich, den kannst das du auch Hauptproblem, nur verbieten. Mehr, ja, genau, das Hauptproblem sind ja die Stoßzeiten, das ist Alter, ja die Zeit von... Stoßzeit ist von 7 Uhr in der Früh bis ja. um 10 Uhr in der Früh ja. und von 15 Uhr bis 20 Uhr. Früher schon, ja, genau. zwei fahren ja, wir schon wieder heim, aber, die um 7 anfangen, die ja, aber das, auf, aber also, da wir reden nicht... Das heißt, du hast letztlich 5 Stunden am Tag keine Stoßzeit. Ja, tagsüber, was ist und mit Nacht oder Wochenende? Ja, nachts. Ja, ja, klar. Und abends. Da ist auch was los. Also... Das. Ja, bei mir da vorne, aber da, bei mir da vorne am Ring, da ist schon wieder anders, da bei der Nymphenburger Straße und der wie heißt die Dingsbums da, die Landsberger Straße. Du definierst halt Kritikalität im Sinne von fließender Verkehr. Da passiert gar nichts über die Donnersberger Brücke. Ich definiere Kritikalität ein bisschen einfach. Immer. Also die Donnersberger Brücke ist ja, morgens mittlerer Ring ist immer voll. Dicht. Und das ist eigentlich eine ampellose Strecke, komplett. Ja, also da gibt es auf dieser kompletten Ringstraße gibt es nicht eine Ampel. Trotzdem. Ja, aber da hinten geht es dann weiter, weil da kommen die dann von der Autobahn runter, die anderen wollen auf die Autobahn rauf und offensichtlich funktioniert es nicht. Also du also, kannst aber es jetzt nicht, weil es zu viele sind. Okay. Ja. Ja. So. Also, ganz konkret, was macht man? Ja, du kannst eigentlich, müsstest du es so machen, du müsstest dir überlegen, du musst halt eine langfristige Planung machen. Leider, du kannst halt, du musst halt realistisch die gibt sagen. Das doch aber nicht. Ja, du musst, ja, aber das musst du machen. Du musst halt realistisch sagen, also ich kann kurzfristig kann ich nichts ändern. Doch, also kurzfristig hast du ja nur das eine Mittel. Du kannst auf den gleichen Strecken eine höhere Taktung hinbekommen, das machen sie schon. Ja, also mehr Personal anstellen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie massiv die MVG momentan plakatiert. Ja, das machen sie alle, die Deutsche Bahn plakatiert, genau, die MVG plakatiert. Das heißt, du musst kurzfristig mehr Geld in Personal und in Verkehrsmittel im Sinne von Loks, Wagen, Busse etc. investieren und musst die Taktung hochnehmen. Also wo vorher halt nur im 5-Minuten-Takt die U-Bahn gefahren ist, fährt sie in Stoßzeiten im 2-Minuten-Takt. Das haben sie ja schon gemacht. Du musst die Verlässlichkeit hochbekommen, das ist entscheidend. Da kämpft insbesondere die S-Bahn mit und das ist ein reines Finanzierungsthema, weil die S-Bahn ist ja nicht MVG, sondern ja, ist ja Deutsche Bahn. Ja. Die haben ein massives Problem. Das heißt, du musst da eigentlich sehen, als Stadt München. Es ist letztlich eine politische Frage. Genau, dass du dich da rein reklamierst und sagst, hey, die S-Bahn ist für meine Stadt so kritisch, im Zweifelsfall subventioniere ich, weil die SWM die verdient einen Schotter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Natürlich. So, ich gehe damit rein, das ist halt ein Riesenpolitikum und sage, ja. Das ist ja in allen Städten so, die S-Bahn wird ja immer von der Deutschen Bahn betrieben, nie von den lokalen Verkehrsbetrieben. Das heißt, du musst eigentlich sehen, dass du diese Ausfallzeiten runterbekommst, die ja gerade auf der S-Bahn-Strecke massiv sind. So, im U-Bahn-Netz ist das eigentlich nicht so ein Thema. Nee. Klar, wenn sich jemand vors Gleis schmeißt, okay, das ist halt Bad Luck, da kannst du noch so gut sein. Aber die haben keinen Wartungsstau, die haben keinen Servicestau, das funktioniert. So, da klar, eben, klar. Ja. Aber du hast da auch immer noch ein Problem, dass zu wenig Personal, zu wenig Wartung und so weiter. Also da müsstest du halt rein. So, das Trambahnen gibt es nicht hier auf der Tram 23 München Nord. Ja. Ist die Verdichtung des Taktes verschoben worden, weil die nicht genug Trambahnen haben. Genau. So, wie kann sowas sein? Ja, aber das meine ich ja. Das sind ja Sachen, die kannst du relativ kurzfristig. So eine Trambahn hat wahrscheinlich eine Lieferzeit von, ich sage jetzt mal was, irgendwas zwischen 24 und 36 Monaten. Die kannst du auch nicht einfach mal so haben. Das ist mir schon klar. So, aber das ist etwas, was du in einem Zeitraum von, also das ist eine politische Frage. Von kleiner als 5 Jahren, ja, das ist eine rein finanziell getriebene Sache. Das meine genau. ich ja. Das so. Meine ich ja mit. Aber ja, das ja, meine ja, ich ja mit ja. kurzfristig, weil das, also kurzfristig kannst du natürlich mehr kaufen, mehr anstellen, aber ja. das ist ja auch eine Finanzierung. Genau, und dann, aber die dann hast du ja irgendwann, hast du dein Netz so ausgelastet, dass das halt nicht mehr ausreizbar ist, ja. zumindest auf den wesentlichen genau. Strecken. So. Moment, aber das ist doch jetzt die Sichtweise der Stadtwerke München. Ja. So. Die Frage ist doch aber nicht, wie können die Stadtwerke München ihren öffentlichen Personennahverkehr möglichst effizient gestalten, sondern die Frage ist doch eigentlich, wie ändert sich die Mobilität in absehbarer Zeit? Ja. Ja. Dazu sind natürlich die Stadtwerke München, der MVG, der MVV irgendwie ein kleines Puzzlestück. Ja. Ja. Und ja, natürlich können die vielleicht ihre Fahrgastzahlen um 10, 20, vielleicht auch 30% ja. erhöhen, ja. indem sie ihr Netz irgendwie weiter ausbauen und so weiter und so fort. Aber die Frage nach veränderter Mobilität, hängt doch nicht nur an dieser einen Stellschraube, sondern deshalb, an ganz sagen vielen wir, anderen sagen Stellschrauben. Wir ja, die, das ist halt das komplex. Interessiert ja die nicht. So, das interessiert dich schon massiv. Die machen sich ja ganz massiv. Ja, ich weiß das. Weil die einfach sagen, okay, deren Auftrag ist halt in Anführungszeichen nicht nur zwangsläufig Mobilität, sondern die Stadt München irgendwie lebhaft zu machen. Das ist die Mission der SWM. Mhm. Ja, also deren Auftrag ist ja nicht unbedingt Geld verdienen, sondern die sagen einfach lebenswert, wie auch immer, kannst du dir auf der Webseite anschauen. So. Aber deshalb machen die sich natürlich auch darüber Gedanken, wie gehen wir vielleicht auch in Carsharing-Modelle mit rein finanziell? Was müssen wir an anderen Mobilitätsformen vielleicht durch Startups, wo sie sich beteiligen, quersubventionieren etc.? Also was können wir neben unserem angestammten Gebiet? Die machen Gebiet, viel. Die machen ja, massiv viel. Du viele. Kannst ja auch jetzt mit der App, kannst du dir auch ein Parkticket kaufen und sowas. Genau, das ist alles ziemlich neu und ziemlich fancy. Hätte ich jetzt erstmal von den Stadtwerken und nicht erwartet. Nee, die machen relativ viel. Oder machen die wirklich viel, ja. So. Ja, klar. Absolut. Und da genau. Das ist das halt, was wo wir dann eher in den langfristigen Bereich kommen. Jetzt haben wir ja gesagt, was können wir innerhalb von 5 Jahren machen. Klar, langfristig musst du dir halt die Frage stellen, wollen wir Verbote aussprechen? Also Kopenhagen-Modell, also es kommen gewisse ältere Fahrzeuge gar nicht mehr in die Stadt rein und Nicht-Elektrofahrzeuge kommen eben nur mit einer entsprechenden City-Maut mit rein, hat ja London auch gemacht. Ja. Also das ist dann wirklich dann das Ganze nochmal eine Stufe schärfer schalten. Das Problem ist halt, und das ist ja immer wieder die Diskussion, in die wir da ja reinfallen, diese Art von harten Maßnahmen, die den Individualverkehr beschneiden im Sinne von Pkw-Fahrer, ist halt schwierig zu vermitteln, wenn die öffentliche Verkehrsinfrastruktur, also ÖPNV, nicht in der Lage ist, praktisch dann diese Mengen an Personen, die dann wechseln, wirklich aufzunehmen. Also wir ziehen jetzt einfach einen Ring um München rum und sagen so, ab da nur noch ÖPNV. Aktuell funktioniert das. Das würde halt nicht mehr funktionieren. Nee. Das ging halt. Weil es ist alles voll. Es sind ja die U-Bahnen voll, es sind die Busse voll und es sind die Straßen genau, voll. Genau, alles voll. Du kannst ja nicht genau, einfach du kannst sagen. Du hast nirgendwo, wo du so Lücken siehst, dass du sagst, ah ja, okay, komm, wir nehmen halt jetzt das, was auf der Straße ist und transferieren 50% in die Öffentlichkeit. Das geht nicht. Das ist aktuell nicht möglich. Klar, die Autolobby ist klar. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt sehr intensiv und da ging es auch um das Verbot von Verbrennern in Städten etc. Verbrennerverbot von überhaupt an Neuzulassungen. Da sind natürlich andere Städte, also Norwegen 2022 werden keine neuen Verbrenner mehr zugelassen. Man muss dazu sagen, Norwegen hat schon 50% Elektrofahrzeuge. Also die haben die höchste Tesla-Dichte überhaupt. Aber die haben halt auch keine native Automobilindustrie, die das davon leiden ja, genau, könnte. Genau, das meine ich. Kopenhagen kannst du da natürlich agieren ohne Ende. Dänemark 2025, Großbritannien will auch 2030, haben sich mal zumindest auf die Fahnen geschrieben, keine Verbrennungsmotoren. In Frankreich, Italien, Deutschland sieht das halt ganz anders aus. Ja. Und in Deutschland schon dreimal. Also der wird halt so schnell. So neuralgisch ist die nicht, ja? Das hast du, oder? Brennstoffzelle. Das ist ja mehr oder weniger das gleiche Prinzip. Ja, aber Technologie hin oder her ist, glaube ich, wurscht, weil bei dieser Frage ist es doch nach wie vor, wie bei vielen anderen auch, eher ein Politikum, ob die Industrie jetzt so neuralgisch wichtig ist für die Gesamtwirtschaft oder nicht, bleibt dahingestellt. Ja. Sie hat auf jeden Fall Unmengen an Einfluss auf die Entscheidungsträger. Und solange du die nicht brechen kannst, bleibt natürlich da alles, wie es ist. Ich meine, das ist wie die, wie, wie, das ist wie die, Ja. Nein. Ja, aber das nee, ist, glaub, da gab es jetzt letztens. Ich glaube, der politische Einfluss ist entscheidend. Und diese Interessensverbände der Automobilindustrie haben immensen Einfluss auf die Wirtschaft, auf die Politik. Das ist vergleichbar wahrscheinlich wie die Waffenlobby in den USA, weil die Waffenindustrie ist jetzt auch nicht der absoluten, also ist jetzt auch nicht so, dass es zusammenbrechen würde, wenn es dort keine Waffenproduzenten mehr geben würde. Aber nach wie vor ist es halt einfach ein hoher Einfluss. Jens, google doch mal. Es gab letztens von, von der Schweizer Bank gab es letztens die praktisch so immer wieder Analysen machen und dann praktisch so Szenario-Modellierungen machen und sagen, die bilden so Szenarien und sagen, was würde passieren, wenn? Einfach um auch langfristig praktisch sich aufzustellen, was wären so Worst-Case-Szenarien? Und dann haben die praktisch mal den gesamtwirtschaftlichen Schaden für Deutschland ermittelt, wenn vom einen auf den anderen Tag, ich krieg's jetzt nicht mehr so genau zusammen, ist schon ein oder zwei Wochen her, dass ich das gelesen habe, wenn die komplette deutsche Automobilindustrie praktisch hops gehen würde. Also wir würden sagen, zack, BMW, Audi, wie sie alle heißen, gibt's morgen nicht mehr. Und der Schaden war schon signifikant, aber es war jetzt nicht so, dass das Deutschland nicht überleben würde. Also Jens kann es nachher nochmal verlinken, vielleicht in der Veröffentlichung von dem Podcast. Der Artikel war echt interessant. Klar, die haben da auch viele Annahmen getroffen, aber der Einfluss wird aus meiner Sicht, oder der Einfluss wird nicht überschätzt, weil der ist massiv, das ist genau wie du sagst. Ja, also die sind extrem gut in der Lobbyarbeit und so und werden auch, hast du jetzt an der Reaktion von Wastl gemerkt, 25% aller Jobs hängen da dran, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so ist, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das halt so, das ist unsere wichtigste Industrie und ist sie ja mit Sicherheit auch, aber sie wird überschätzt, aber die sind halt extrem gut, was das Lobbying betrifft. Und wie auch immer das durch Erziehung, Marketing und sonst irgendwas getrieben wurde, ist es halt so, dass es eine sehr hohe Emotionalität dieses private PKW hat in Deutschland. Ja. Und du verkaufst Autos nicht über Sinn und Unsinn, sondern du kaufst sie über Emotionalität, werden diese Dinger verkauft und deswegen kaufen die Leute die Karren, die sie haben. Nicht, weil sie sie brauchen oder weil sie für sie wirklich einen adäquaten Zweck erfüllen, sondern einfach, weil man sie haben will. Ja. Wir schnipsen gerade dem Kai, der gerade Bier holen geht, nur damit man da Bescheid weiß. Auf jeden Fall, mir gefällt der Vergleich, ja. Welcher? Die deutsche Automobilindustrie ist die NRA Deutschlands. Ja, es ist halt so mein Gefühl, weil du halt weil es gibt Wirtschaftsbereiche in Ländern, die haben irgendwie immensen Einfluss. Ja. Und das hat die Automobilindustrie, das hast du ja schon gesehen. Bananenrepublik, Bundesrepublik. Das siehst du doch allein schon bei der Automobilindustrie, dass sie ständig ihre eigenen Interessensgemeinschaften gründen, dann auch ihre eigenen Testinstitute gründen und dann ihre eigenen Tests vorgeben, die sie dann selbst bescheißen können. Und jedem ist es vollkommen recht. Keiner hat was dagegen, bis irgendwann mal in den USA einer sagt, hey, das war irgendwie nicht in Ordnung, finden wir aus verbraucherschutzrechtlichen Gründen nicht in Ordnung. Und dann auf einmal schwappt es nach Europa rüber. Wer hätte das ahnen können? Genau. Und das ist doch sehr interessant. Und in den USA ist genau das Gleiche meiner Meinung nach mit der Waffenlobby. Natürlich gibt es große Waffenproduzenten, die Panzer herstellen, die gibt es hier auch, aber die verkaufen nicht an den einzelnen Verbraucher. Und aber diese Waffenlobby, die ist ja eigentlich eher ein Unterstützer des privaten Waffenrechts. Und ich glaube nicht, dass die Industrie für Handfeuerwaffen in den USA so dramatisch wichtig für die Wirtschaft wäre, dass es irgendwas ändern würde, wenn jetzt diese Waffen nicht frei verkäuflich wären. Mhm. Insofern geht's, finde ich, das ist ein sehr recht passabler Vergleich, was an Einfluss überhaupt möglich ist. Ja, klar, eben. Das ist der Punkt. Da geht es ja auch nicht bloß darum, in den USA irgendwie die Industrie sondern das hat jeder sich selbst verteidigen. Ganz genau. Das ist halt eine Gesetzesgrundlage und die steht halt für die Freiheit. Und so ist es halt das Auto. Auch in Deutschland steht das Auto für die Freiheit und für. Ja, eben, genau, deswegen. Das ist die Freiheit, die wir haben. Und in den USA ist es halt die Freiheit eine knappe. Freie Fahrt für freie Bürger. Genau. Jo. Also, um da jetzt mal wieder ein bisschen die Emotionalität aus dem Thema zu nehmen. Aber das macht doch gerade Spaß. Trinken wir jetzt mal. Ja, rein mit gut. der Emotionalität Nein, ist ja, in die ist Themen. Ist ja auch gut. Trinken wir jetzt nochmal ein neues Bier. Ja. Stell's auf die. Auf, du, nee, so wie du sitzt, kommst du gar nicht auf die Idee. Stell's doch dahin. Also, wie ich schon gesagt habe, wenn wir heute Abend von. Ich würde fast sagen, von Gang zu Gang, wollte ich schon sagen, aber von Bier zu Bier dunkler. Es ist kein Root-Bier, aber ein. Aber wir fangen langsam an. Also, das ist jetzt ein sogenanntes Rotbier, auch wiederum aus Berlin. Die Brauerei heißt The Deckel Bierfabrik Berlin. Das ist ja. Was soll ich denn Innovatives, ja? Das war bestimmt ein Red Lager. Flanellhemd und so Bärten, wie wir sie haben. Also, Prost, Benners. Also, einzige Rotbier, was mir geschmeckt hat bis jetzt, war in Nürnberg im Sudhaus das Rotbier. Ja, ja, klar. Schmecken muss es. Das riecht ein bisschen wie Urin, oder? Ich finde, das riecht ein bisschen urinig. Schmecken muss es, aber nicht jedem, steht da. Ja. Genau, das ich wollen, auch wir über, wollen wir jetzt über die über die großen Nuancen von Pipi reden? Also, irgendwie stinkt es eher ein bisschen, oder? Also das gut riechen tut, kann ich jetzt nicht. Also ich find, es riecht nach nichts, aber. Vielleicht riecht mal hier dran. Das ist ja eher so eine das Glas, aber. Ja, bei dir riecht es anders. Oder? Aber das ist wahrscheinlich, weil bei dir sammelt sich und ich hab hier ein IKEA-Wasserglas. Also hier, das stinkt einfach. Das ist schlecht. Ich glaube, es liegt auch in den Gläsern. Vielleicht sollte ich mal unsere Geschirrspülmaschine überprüfen. Nö. Das ist schon ein bisschen das Bier. Schmeckt auch noch nichts. Ja, aber es schmeckt nicht noch viel, oder? Nach wenig. Das ist schon recht malzig, finde ich. Echt, finde ich jetzt nicht. Das finde ich ziemlich wässrig, ja. Dann warte mal auf viel. Be prepared, baby. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also. Nee, aber also so rundmalzig irgendwie, weißt du? Nicht so auf die 12, sondern mehr so, hallo, ich bin dein neuer Nachbar Malz. Also wenn du jetzt kannst mich auch Malzi nennen. Ich mach gerade Schlauch. Schmalzi. Herr von und zu Malz. Also wenn es jetzt nicht wie beim Kai aus dem Glas komisch riecht, dann kann man das auch trinken. Ja, ist okay. Kann man schon trinken. Ja gut, aber das ist halt so wie ein Augustiner nebenbei. Kann man halt einfach mal ein paar trinken. Ja. Würde ich sagen. Ja. Wird es nicht gut, Kai? Wird mich nicht. Ja. Wird mich nicht. Ja, wobei das wäre jetzt für mich per se kein Craftbier im eigentlichen Sinne, weil ein Rotbier, das gibt es seit Ewigkeiten in Franken, kriegst du überall Rotbier. Also das ist ja die Frage, was ist ein Craftbier? Ich finde halt, für mich, Craftbier ist ja eigentlich an sich handwerklich gemacht. Gut, das schreibt sich jeder auf die Fahnen. Ja, ich assoziiere Craftbier für mich im Kopf halt mit Biersorten, die du sonst typischerweise nicht in Deutschland getrunken hast. Mhm. Also wie ein IPA, wie ein Porter, wie ein Stout oder sowas, ja. Und das hier finde ich jetzt schon, das ist halt so ein, geht so in Richtung Kellerbier, oder? Findest du nicht? Findest du, das ist jetzt so außergewöhnlich hier das? Ja. Ja, klar, dann. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus. Oh, ich wolle. Ich wolle mal ein bisschen. Nee, ich überlege nur gerade, was eigentlich für mich ein Craftbier ist. Der Begriff ist ja schon schwierig. Also ja. Das ist ja... Ich glaube tatsächlich nicht im industriellen Maßstab hergestellt. Ja, ja genau. Also das Schöne ist, ich habe ja gestern aber das gesagt, könnte jedes schnöde Helle auch sein, wenn das jemand zu Hause in seiner Garage ja, hat. Ja, ist ja auch, wäre auch per se dann schon. Ja, ja, schon. Also das ist der Punkt. Ja, so schmeckt es auch. Welches? Aus Heimhausen. Ja. Aber gutes Spezi. Gutes Spezi. Ja gut, aber nochmal, das ist ja echt die Frage. Also eigentlich, und ich finde da den italienischen Begriff eigentlich ganz schön, die sagen nicht Grafte. Nee, die nennen das Grafte. Die nennen das, ich werde jetzt die italienische Sprache wieder butchern, ja, aber Birra Artigianale, also irgendwie handwerklich. Also oder ja, handwerklich von, also so Kunsthandwerk sowas gemacht. So. Ja, ja. Und das trifft es eigentlich, ja. Also ich finde halt einfach, wenn Bier so und auch ein gut gemachtes, was weiß ich jetzt, vom Hoppepreu das Helle. Das würde ich auch sagen, ist noch ein Craftbier. Oder vom Tillmanns das Helle ist auch noch ein Craftbier. Ja, wenn also, oder ist so deklariert. Das ist richtig. Ich finde auch, dass das eigentlich, also wenn man jetzt eine Definition finden möchte, dann macht es Sinn, dass man da eben über das Handwerkliche geht. Ja. Aber so im ursprünglichen Sinn, als die Welle rübergeschwappt ist vor 5, 6, 7 Jahren, würde ich halt auch sagen, das sind eher die Sorten, die man halt hier in Bayern nicht kennt, genau, weil die halt verdrängt sind von den Platzhirschen. Ja, und dass halt da mal was aus England rüberkommt, ja, was die da gemacht haben, das kannte man halt hier nicht. Genau. Oder hat man nicht gemocht. Und jetzt irgendwie. Guinness. Ja, aber das wurde ja nicht hier lokal gebraut. Ja, ja, aber das ist richtig, aber das gab es nicht im Supermarkt, sondern da musstest du halt wenigstens noch ins Irish Pub gehen und so ein Schmarrn. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt hergehe und sage, okay, Beck's hat jetzt ein IPA rausgebracht. Ja, ja, klar. Nee, ist richtig. Nee, ist richtig. Nee, deswegen sage ich ja, das ist ja ich der... Ich sag ja, mit dem Differenzieren, da verliert man einfach vollkommen seinen Fokus. Ja, ja. Man muss es einfach halten. Ja, also wie gesagt, ich finde eigentlich ganz gut, der von Hoppepreu, der macht das ja so, der würde ich sagen, eigentlich seine ganze Produktpalette sind eigentlich Craft-Biere, weil er halt alle handwerklich braut im eigentlichen Sinne. Der baut ja jetzt gerade da eine neue Brauerei oder ist jetzt gerade fertig geworden. Aber der differenziert halt praktisch in seiner Produktpalette halt auch, das siehst du rein optisch, also die eigentlichen Craft-Biere wie IPA und so weiter, hat er in so kleinen 0,3-3er-Flaschen mit irgendwie so einem bunten Logo und einem bunten Label. Und dann hat er noch helles Weißbier, das ist halt hier in der ganz normalen Augustiner-Euro-Norm-Flasche. Ja, so. Ja. Was? Eine. Da haben wir noch letztens drüber geredet, ne? Beim letzten Mal. Ja. Über die Labels von Hoppebräu. Ja, haben wir, ja. Ja. Ja, Wastel, willst du gleich den dicken Hammer rausholen? Nicht? Untenrum, oder wie? Ja, das ist ja das Gute am Podcasten, man sieht untenrum nicht. Soll ich mal eins machen? Hau mal einen raus. Ich trinke jetzt kurz einen Augustiner zwischen. Da ist es schon eine gute Idee. Das ist eine ganz andere Nummer dann. Das ist jetzt abgefahren. Gut, der Kontrast. Oh. Das Glas nächstes kaputt. Glas. So, der zweite Schluck ist wieder neutral. Nee, Wastel, da musst du jetzt ran. Es tut mir jetzt echt leid, aber ich bin nicht vorbereitet. Auf was wirst du vorbereitet sein? Musst du jetzt noch trainieren? Ich hatte... Na gut, okay, dann machen wir wieder mein Spezialthema Politik. Politik für 400. Da muss er erstmal durchatmen, mein Kollege. Hilft ja nichts. Wie geht's denn jetzt weiter? Mit wem? Wir können es auch über Bach. Stimmt. Nee, lass uns wieder über Politik reden. Heute den direkt. Ja, was ist jetzt mit der Politik, Jens? Ja, wie steht denn jetzt zu den Gelbwesten? Hat sich da irgendjemand drum gekümmert? Nee, ne? Hals Maul Frankreich, habe ich gelesen, bei der Titanic stand da nur drauf. Hat jemand irgendwas von der Aufstehenbewegung gehört? Ja, Moment, Sarah Wagner macht jetzt beides gleichzeitig, Aufstehen und Gelbwesten. Ja, und trägt dabei einen Pelz. Ja. Ne? Ja, ja, linke Politik am Ende, würde ich sagen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit den Dingen wenig beschäftigt. Interessiert sie eigentlich überhaupt die noch? Franzosen fand ich, die Franzosen fand ich noch nie wirklich interessant. Also, weil da wird halt, da geht es halt immer nur um die Straße. Ja. Und da wird halt alles auf der Straße ausgetragen. Seit 1989. Ja, und das ist halt bei uns nie so gewesen. Insofern sind die so fern ab, dass es eher insofern für mich kein Bereich, den ich verfolgt habe, jemals so wirklich. Okay. Interessiert ihr euch noch für Politik? Also jetzt so für die große Politik, meine ich. Bayerische Lokalpolitik, olerei. Nee, jetzt mal ehrlich, ich habe schon das, am Anfang des Jahres habe ich doch gesagt, wir müssen wieder politischer werden. Nee, nein. Hier im Podcast ist, oder die Menschen? Nee, ich habe das hier im Podcast gesagt, dass ich mir das auch vorgenommen habe, wieder ein bisschen mehr. Wie soll ich sagen? Den Diskurs zu suchen, den politischen. Aber ich habe das Gefühl, dass die, also zumindest mein Umfeld, es wirklich nicht mehr sehen und hören kann. Geht euch das auch so? Vielleicht, weil du sie zu viel vollgequatscht hast mit deinen Thesen. Ja, vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es aber auch an was anderem. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, aber nee, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab schon das Gefühl, von diesen ganz konkreten, und wir hatten ja gerade so ein konkretes Beispiel, ja, nämlich hier Verkehrskollaps in München und so, von den ganz konkreten alltäglichen Problemen abgesehen, interessieren sich gefühlt für mich tatsächlich immer weniger Leute um Politik, für Politik, interessieren sich für Politik. Und wenn man dann auch noch dieses ganze also Politik-Theater nicht das immer, also sozusagen dieses ganze Horse-Race-Journalismus ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Gabriel wieder da oder AKK versus Merz und so weiter und so. Also wenn man mal von den Personen absieht, für Inhalte interessiert sich doch irgendwie keiner mehr, oder? Ja, gibt ja auch keinen. Seht ihr das anders? Ich bin da so ein bisschen am Verzweifeln, ehrlich also gesagt. Ich bin so ein bisschen ausgestiegen nach der Landtagswahl damals, yeah. Weil man hat halt gesehen, eigentlich ändert sich nichts. Es ist immer das Gleiche, weil selbst wenn Niederlagen sind, werden die Niederlagen schön geredet. Es geht nie um irgendwelche Veränderungen. Es geht nie ums Realisieren, was eigentlich los ist, sondern es geht immer nur darum, ja, deswegen war es vielleicht nicht so gut. Also man lamentiert immer nur ewig dran rum. Meine, ja? Aber das ist immer der Punkt. Es geht, aber das ist seit ich denken kann und ich jemals irgendwie wählen wie durfte, Theater gespielt. Politik war das Theater immer Spiel. Das Gleiche. Und ja. Man spricht davor immer, ja, jetzt kommt, jetzt müssen wir mal was Neues machen. Und du siehst, es bleibt immer bei dem gleichen Kram. Und irgendwann mal sagst du halt auch, ja, eigentlich ist es doch total wurscht. Und deswegen interessiert es mich nicht mehr. Mhm. Schaut eigentlich bloß wie ein Eigenfreunde, dann wird dich das zwar vielleicht nicht mehr so blind wahrscheinlich interessieren. Also, wie ich vorhin schon angemerkt habe. Du hast dann auch keine singuläre Partei mehr irgendwie in irgendeiner Art und Weise, sondern du hast so starke Koalitionen, die nach jeder Wahl so ausdifferenzierte Koalitionsverträge eingehen, dass eigentlich jegliches Thema, das für dich vorher wahlentscheidend war, Also ich finde ja auch, also das, was ich vorhin angesprochen habe, war mit, es ist vor allem Theater, weil danach wird auch nicht mehr über Themen gesprochen, sondern es wird nur darüber gesprochen, warum jetzt wer vielleicht nicht gerade die beste Rolle gespielt hat und warum deswegen hier da doch mal ein paar Prozentpunkte eingebüßt wurden. Es wird eigentlich zu wenig konkret darüber gesprochen, was die Aufgabe der Politik ist, nämlich Themen der Bevölkerung wahrzunehmen, die aufzugreifen und dann für die nächste Zeit eben irgendwie zu verarbeiten, dass man daraus Gesetze machen kann oder sonst irgendwelche Änderungen hervorbringen kann, sondern es wird eigentlich nur strukturell gesprochen. Ja, es geht ja nur, man hat seinen Posten, man hat seinen Sessel und den muss man irgendwie für sich sichern und das macht man offensichtlich am wenigsten dadurch, dass man Themen bespricht, sondern irgendetwas anderes macht. Und somit bleibt man da und hat die Möglichkeit, bis ins hohe Rentenalter Berufspolitiker zu bleiben und hohe Diäten zu kassieren und danach auch eine schöne Pension. Oder habt ihr jemals irgendwo eine lustige Personalwechseldiskussionen gesehen, die auch wirklich eingetreten. Ja, es gab es ja immer mal kurz eingeworfen. Also, die Frage, die ich mir bei dem ganzen stelle, worden wäre. War das vor 10 Jahren anders? War das vor 20 Nein, Jahren anders? Also, war das vor 30 Jahren anders? Also das ich, ist ja ich würde da überhaupt gar nicht diesen historischen Vergleich ziehen, weil ich glaube. Also es ist ja nicht, dass es vor 30 Jahren gut war, aber genau. Ich sage, da hat sich irgendwie was massiv verändert. Nein. Was. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich, ich habe das Gefühl, wir sind an so einer Zeitenwende eigentlich angekommen. Ja? Also viele Erzählungen, die wir alle noch in unseren, sag ich mal, Teenie-Jahren gehört haben, die haben sich auserzählt. Ja? Also, Beispiel. Wir werden wahrscheinlich alle nicht in einer besseren Welt sterben, als wir, unsere als Kindern wir geboren sind. Unsere Kindern wird es mal schlechter sind. Gehen als uns, ja? Selbst. Bla, bla, genau. Bla. Unseren Kindern wird es mal schlechter gehen als uns selbst. Das sind wir eigentlich tatsächlich die erste Generation. Zumindest seit 100 Jahren. Wenn oder wahrscheinlich sogar seit 300 Jahren. Wenn das wirklich so kommt. Ja, gut, okay, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Muss ja erstmal so kommen. Ja. Ja, genau, es muss ja erstmal so kommen. Aber also es gibt im Grunde genommen kein. Also für mich ist es wirklich so, dieses Ende der großen Geschichten haben wir doch irgendwie erlebt mit dem, oder der großen Ideologien haben wir im Grunde genommen erlebt in den 90er Jahren mit dem Mauerfall, ja, so, und danach hat sich irgendwie die Welt neu geordnet und tralala und pipapo. Und dann sind die 2000er gekommen, da gab es irgendwie das Terrorismus, tralala. Und jetzt kommen wir aber an den Punkt, wo wir merken irgendwie, es sind eben nicht nur, sag ich mal so, klassische gesellschaftliche Themen, die irgendwie gerade gespielt werden, sondern wir kommen tatsächlich an einen Punkt, wo unser Dasein, wo unsere Art und Weise, den Planeten zu bearbeiten, zu beackern und so, wo das alles irgendwie nicht mehr tragfähig ist. Ja? Und eigentlich haben wir uns doch irgendwie als Gesellschaft ein System irgendwie gegeben, um auf diese Fragestellungen doch irgendwie reagieren zu können. Ja, ich weiß nicht. Und ich habe das Gefühl, diese Politikverdrossenheit, in der zumindest die in meiner Wahrnehmung existiert, basiert zu einem großen Teil darauf, dass es eben niemanden gibt, der diese Lücke, dieses Vakuum füllt, das sich meines Erachtens ergeben hat, dadurch, dass es keine großen Utopien, Ideologien, Dystopien gibt, sondern im Grunde genommen alles irgendwie so, ja genau, es gibt viele Dystopien, ja, aber irgendwie keine große Erzählung von. Aber das ist, du sprichst da jetzt was an, was schwierig ist, in Einklang zu bringen, meiner Meinung nach. Also früher gab es natürlich große Ideen, wie man Gesellschaftsleben strukturieren kann. Und da gab es verschiedene Ansätze, die wurden alle ausprobiert, mehr oder weniger, und funktionierten teilweise. Und die meistens übrig geblieben ist, ist unfreiwillig irgendein totalitärer Staat und die Demokratie. Und die Demokratie. Der Kapitalismus. Ja, sagen wir es so, ist halt mehr oder weniger sehr gut darin, sich selbst zu erhalten und nicht sich selbst kaputt zu machen. Und da waren die anderen vielleicht nicht ganz so gut darin. Und das, was du jetzt eher ansprichst, ist, was den politisch gesehen haben sich die Leute noch nie wirklich um die gesamte Welt geschissen. Das interessiert die Leute nicht, sondern die Leute interessiert das, was in ihrem persönlichen Umfeld passiert. Wenn du die Leute sagst, was meinst du denn dann genau? Ja, Großteil der Bevölkerung. Du sprichst jetzt von den Leuten, die Politikverdrossenheit und sowas. Da kein Mensch interessiert die Geopolitik. Warum schmelzen die Polkappen ab? Echt? Und warum ist das dann immer so ein großes Thema in den Medien? Ja, weil das niemanden interessiert? Es interessiert schon immer eine kleine Gruppe, aber es ist nicht so eine Art von Massenbewegung, die wie früher in Ideologien von gesellschaftlichen Zusammenleben resultiert sind. Wie zum Beispiel, früher waren alle bettelarm, sind in die Städte reingezogen und wurden ausgebeutet von ein paar Reichen und sind verreckt daran, konnten sich selbst nicht ernähren, wurden krank, was auch immer, alles hat nicht funktioniert. Also das war extrem, also da war der Leidensdruck der Menschen immens hoch, etwas dagegen zu tun. Und deswegen funktioniert es dann natürlich schon, dass du eine riesige Masse dafür begeisterst, an diesem Problem was zu ändern. Wenn jetzt der Eisbär weniger wird, interessiert es auf der großen Fläche im Land, also nicht nur bei uns, sondern geopolitisch, also überall auf der Welt, interessiert es keine alte Sau. Du kannst ganz Afrika nicht erzählen, wir müssen uns um den Eisbären kümmern. Das interessiert die nicht, weil die selber nichts zu essen haben. Ja? Und in Deutschland und in Frankreich und in überall interessiert sich niemand dafür. Ja, in Deutschland. Aber die wenigen interessieren sich dafür, weil es betrifft sie nicht. Das tut ihnen nichts weh. Du musst einen hohen Leidensdruck erstmal haben, um eine große Massenbewegung überhaupt möglich zu machen. Ich glaube, in Deutschland gefällt sich jeder dabei, das zu lesen und zu sagen. Ja, natürlich. Ja, da müssen wir. Scheiße, die Polkappen schmelzen und der Eisbär, der stirbt aus und so weiter. Aber wir in Deutschland, ich fahre ja jetzt ein sauberes Auto und ich fahre ja jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich tue ja was dafür. So. Aber wenn du da wirklich sagen würdest, so, jetzt machen wir mal hier richtig einen radikalen Cut und sagen, passiert nicht. Verbrenner alle weg. Da ist der Leidensdruck. So ist ja immer noch leicht. Dann sagst du, ja, aber die Chinesen. Oh Gott. Die heizen ja noch mit Kohle. Um Gottes Willen. Ja. Also so ist es halt, glaube ich, jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Also ich glaube, das liest man einfach gerne, weil man denkt, oh ja, die Welt ist schon schlimm. Ja, ist ganz schön böse. Alles. Der gleiche Grund, aus dem man Krimis anschaut. Ja. Zur Entspannung. Ergötzt dich halt daran und denkst, ist schon schlimm in der Welt. Du brauchst wirklich mich einen Person. Aber wir machen ja hier viel in Deutschland. Damit ich trenne ja auch meinen Müll und so. Ja. Damit es hier in Deutschland eine große gemeinschaftliche Bewegung gibt, die gab es ja schon. Es ist ja nicht so, dass wir grundsätzlich unpolitische Menschen wären. Das sind wir nicht. Aber du bräuchtest schon für die große Masse. Warum lachst du? Ich finde, wenn du es ein Deutscher sagst, ist das vielleicht so knallhart, Mann. Es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland politisch wären. Es gab ja schon große Bewegungen in unserer Geschichte. Ja, gab es ja auch. Ja, also ich meine, auch negative, oder? Das ist ja vollkommen. Hauptsächlich, oder? Naja, du kannst jetzt nicht sagen, dass diese ganze industrielle Revolution nicht auch hier stattgefunden hat. Nein. Ich habe halt immer. Und das, ich weiß jetzt auch nicht, ob jemand Karl Marx kennt. Das ist jetzt auch kein Czechoslowake gewesen. Ja, ich glaube, der war das, genau. Und insofern ist es so, dass man ja, dass du hier eigentlich müsstest du, damit wirklich eine große Bewegung entsteht, brauchst du bei der großen Masse an Menschen einen hohen Leidensdruck. Und den schaffst du gerade aktuell nicht, weil es den meisten Leuten, also nichts, es gibt nichts. Ja, ne, es gibt kein Thema, was die Leute wirklich so scharf tangiert und innerlich wehtut, dass sie dafür auf die Straße gehen würden. Weiß ich nicht, die Franzosen haben da Traditionen, wahrscheinlich machen sie es deswegen, aber das ist jetzt nicht so, dass sie ihn auch persönlich irgendwie deswegen der Arsch kitzelt, sondern das ist halt, das gehört da dazu. Das ist halt, wie bei uns ins Wirtshaus geht. Ich verstehe das nicht, wenn... Ja, klar, aber das ist halt typisch. Guck dir das doch mal an. Das ist halt typisch. Das muss nicht ein Thema geben, aber bei uns brauchst du ein großes Thema für viele. Unermesslich viele Leute hier betrifft. Dann schaffst du es vielleicht schon. Davor nicht. Ich hätte gerade gefragt, ob wir heute einen Live-Podcast haben, aber haben wir nicht. Gell? Wir streamen nicht. Das können wir schnell. Können wir schnell ändern hier. Steigen nochmal schnell ein. Ja, ich glaube, das Problem ist bei dieser. Wir können uns auch mal auf YouTube zeigen. Ja, was dieses Gelbwesten-Thema in Frankreich betrifft, echt nur ganz gefährliches Halbwissen, weil ich mich da nicht wirklich mit beschäftigt habe. Aber ich glaube, da sind halt auch viele. Ich glaube, erstens, das liegt mehr ist stärker in Frankreich verankert. Dieses, wir gehen auf die Straße und wir machen hier mal was, als in Deutschland. Also ich glaube, das funktioniert dort schneller. These. Und da sind natürlich auch viele mit aufgesprungen, wie bei allem. Das ist ja ähnlich wie jetzt, was weiß ich, das sind ja auch dann, was weiß ich, alle Luxus-Shops sind ja geplündert worden und so. Das hat ja nichts mehr mit politischem Protest zu tun. Da sind einfach auch ganz viele Randalierer und Arschgeigen dabei. Ähnlich wie jetzt, was weiß ich, bei dem G20-Treffen in Hamburg und so. Ja, also das ist halt schwierig. Ja. Da hast du nicht nur politisch überzeugt mit auf der Straße leider. Aber was war jetzt eigentlich das Thema? So wie er schaut. Dann musst du halt provokanter mehr fordern, wenn du mehr hören willst. Ist schon gut. Ich wollte so mal hören, wie ihr so meint. So State of the Political World, aber. Ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich war ja noch nie ein wirklich sehr politischer Mensch oder so besonders politisch interessiert. Ja, aber was heißt das für dich, kein politischer Mensch zu sein? Ich setze mich mit den Themen nicht so intensiv auseinander. Welche Themen? generell mit allen, alles, wo war so eine Politik-Ressort. Ja, aber was heißt das, wenn ich sage Politik, was klingelt da bei dir im Kopf? Ich glaube, für viele Leute heißt politisch interessiert zu sein, sich dafür zu interessieren, ob jetzt Merz oder AKK hier irgendwie neue so. Das meine ich aber nicht mit Politik. Ich meine damit wirklich politische Inhalte. Sind wir mal Im Sinne von, ich verstehe schon, was du weißt sagst. Sozialer Gerechtigkeit von mir aus, ja, oder Wirtschaftspolitik oder Umweltpolitik oder keine Ahnung, neue Steuerreform, tralala, irgendwie sowas. Also, nee, ich sag mal. Ja, logisch. Meine These, alles ist Politik. Ja. Also, und ich sag dir, also. Außer Fußball. Außer Politik selber. Und die Gala und Porn. Nein, aber bei mir ist einfach, ich glaube, das Problem ist einfach, mir persönlich geht es so gut, als dass ich mich mit vielen Themen auseinandersetzen müsste, weil sie mich nicht betreffen. So einfach mal ganz platt gesagt, und ich glaube, das können wir fast für alle hier an dem Tisch unterschreiben, dass es uns halt bei vielen Sachen einfach nicht betrifft. Mhm. Okay, so, also die These, die haben wir jetzt schon 380.000 Mal gehört. Die Frage ist ja, und deshalb, warum interessiert es dich nicht? Weil letztlich definiert doch die Politik die Welt, in der du existierst. Aber ist noch alles okay. Das Problem ist doch auch, selbst wenn es mich interessiert, ja, wenn ich nicht Aktivist werden möchte, habe ich durch meine demokratischen beschränkten Möglichkeiten sehr wenig Einflussmöglichkeiten. Ja. Weil die Themen, die du ansprichst, die wirklich wichtig sind, sind geopolitisch zu treffen. Und da hast du doch hier doch sowieso eigentlich überhaupt Ich glaube, also bei mir zumindest, das Grundproblem ist, mir hat noch kein Thema so irgendwie Schmerzen in Anführungszeichen bereitet, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, das geht aber jetzt nicht so weiter, da muss ich mich jetzt mal richtig engagieren, dass sich da mal was ändert. Mal unabhängig davon, ob das eine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Aber ich glaube, wenn mich was richtig annerven würde und wirklich. Aber wie ist das bei dir mit Klimawandel? Interessiert dich nicht. Ist halt, was heißt interessiert mich nicht? Wie gesagt, ich bin auch derjenige, der über den Eisbär liest und denkt. Oh, nee, nein, ganz konkret hier bei dir. Der hat keine Auswirkung, der Klimawandel. Okay. Also ich weiß nicht. Ein bisschen Wärme im Sommer ist schön, ja. Ist okay. Also, nein, ich bin ja kein Klimawandel-Verweigerer oder Leugner, ja. Und ich denke, man versucht das zu machen, was man kann, irgendwie im privaten Umfeld. Aber selbst das tue ich nicht in letzter Konsequenz. Ich glaube, das versucht man eben nicht. Man versucht eben nicht, das zu machen, was man kann. Ja, man tut das, was man machen kann, ohne dass es einem wehtut. Okay, aber meine Frage war ja nicht. Ich finde das immer uninteressant, eigentlich zu sagen, ja, was macht eigentlich der Einzelne? Ich finde, das ist eine politische Frage. Ja, das ist der Punkt. Da musst du wie damals in den 80ern FCKW. Ja, Ding war von heute auf morgen weg. Jetzt das gibt war es ja nicht das meine nicht Frage. Mehr. Es meine gibt Frage kein FCKW war doch, mehr Kühlschränke. Warum interessiert es dich nicht, dass da eine Million Leute jedes Jahr sterben? Ja, weil es. Genau, so. Weil es mich persönlich, meine Familie, mein Freundeskreis bis dato nicht beeinflusst. Okay. Es macht unser Leben. Aber beim Klimawandel zum Beispiel musst du. Ich will ja nicht sagen, es interessiert mich nicht, aber es interessiert mich nicht hinreichend genug. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber da musst du ja allein schon beim Klimawandel, könntest du ja schon fast schon totalitäre Thesen stellen, wie zum Beispiel Grund des Problems ist erst schon mal die Überbevölkerung. Die müsstest du schon mal verhindern. Aber Johannes, das ist ja schon 13 Schritte weiter. Nein, das ist nicht. Da fängt es eigentlich schon an, weil das ist nämlich ein Riesenproblem, dass du gar nicht in der Lage bist. Du gehst ja schon an die Lösung des Problems. Mein Interesse ist ja eigentlich eher die Frage nach dem, was interessiert euch denn eigentlich in eurem Alltag? So, oder beziehungsweise, also meine Grundsatzfrage war ja, oder meine Grundsatzfeststellung war ja, offensichtlich sind die Leute nicht an politischen Inhalten interessiert. Ja, die Frage, was interessiert euch auf der einen Seite oder was haltet ihr für wichtig auf der anderen Seite? Das sind ja unter Umständen zwei sich nicht überschneidende Bereiche. Ich kann mich ja für viele Sachen aber ich halte trotzdem andere Sachen für wichtig, die mich persönlich jetzt zu etwas herausfordern, was ich aber nicht unbedingt interessiert. Okay, ich formuliere nochmal meine Anfangsfrage. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Leute immer unpolitischer werden? Na, nicht unbedingt, glaube ich. Wenn, also, kommt immer drauf an, was wir, du mit genau, was ist ja die Frage, was heißt das? Also, wenn wir sagen. Naja, ich meine damit, man interessiert sich nicht mehr für politische Inhalte. Nee, ich glaube, es gibt schon das Interesse daran, aber das, was glaube ich, du, was dich mehr interessiert, ist die aktive Seite. Genau. Das wär, Teilhaben also, ja. an dieser politischen Diskussion oder Teilhaben an einer politischen Veränderung. Ich glaube, das ist das, was dich interessiert. Oder was du sagst, irgendwie an Desinteresse nee, glaube, der Politik. Ich glaube, dass viele Leute grundsätzlich nicht daran teilhaben wollen, weil das nicht ihre Aufgabe ist. Ich glaube schon, dass es viele Themen gibt, die Leute interessieren. Die Leute relevant sind. Ja. Dass die werden aber nicht zwangsläufig politisch interessiert. Ja. Aber wie kann man denn sowas als nicht politisch deklarieren? Wie geht es? Wenn mir jemand erzählt, er kommt von Pfaffenhofen jeden Tag reingependelt nach München Nord und regt sich über den Stau auf, dann frage ich ihn, was hast denn du gewählt? Und dann sagt der CSU, dann sage ich, sorry, aber dann brauchst du dich nicht über den Stau aufzuregen. Was hat das denn damit zu tun? Ja? Ja gut, aber das ist ja Ignoranz dann mehr oder weniger vielleicht. Nein, meine These ist ja wie... Ja, ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Also ich glaube, ich bin da beim Joe. Erstmal, was heißt das denn genau? Also heißt politisch interessiert, ich lese die Tageszeitung und lese da nicht nur den Sportteil und den und die Gala. Das ist nicht politisch interessiert. So, heißt politisch interessiert, ich tue irgendwas aktiv, also im Sinne von, ich beteilige mich am politischen Diskurs, ich trete einer Partei bei. Was heißt das konkret? Ich gehe in irgendeine Interessenvertretung. Für mich heißt das eigentlich Haltung haben und diese Haltung auch vertreten im Zweifelsfall. Gegenüber wem denn? Gegenüber dem Freundeskreis, der Familie oder was? Im Diskurs. Ja, okay. Aber es gibt halt Leute, aber das, die das da, aber da änderst du ja nichts dran. Also für mich heißt politisch interessiert, okay, aber also der einzige Unterschied zwischen dem, der nicht politisch interessiert ist und der politisch interessiert ist, ist, dass der eine klug daher scheißt, ja? Dann im Zweifelsfall. So, das, also jetzt so, wie du es definierst. Ich würde eher differenzieren zwischen politisch nicht aktiv und politisch aktiv. Also ich sehe schon halt einen Riesenunterschied zwischen mir, der vielleicht mal die Tageszeitung liest, der sich schon für die Dinge bis zum gewissen Grad interessiert, aber der nicht den Arsch hochkriegt und sagt, hey, mir gehen jetzt hier gewisse Dinge so radikal gegen den Strich, ja, dass ich daran was machen will. Und ich will das nicht nur, indem ich am Stimmzettel irgendwelche Parteien anhake, sondern ich bin bereit, mich entweder in der Partei zu engagieren oder ich gehe in irgendeine Interessenvertretung oder sonstiges, ja. Genau, rauszugehen und mich irgendwie aktiv zu betätigen. Ja. Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja, das meine ich ja, das ist für mich dann nur blöder Herrschwafel. Nur weil man jetzt ein bisschen belesen ist und dann sagt, okay, ja bla bla bla, das ist einfach nur dumm daherschwätzen. Da hast du ja nichts geändert. Also das ist okay, das ist für mich dann politisch meinetwegen stärker interessiert, aber ändert das irgendwas? Also das ist für mich halt nicht das entscheidende Kriterium. Ich würde halt sagen, ich würde halt Menschen in die zwei Lager einteilen, würde halt sagen, okay, wer ist wirklich bereit, aus seiner Komfortzone rauszugehen, wirklich aktiv was zu tun? Das sind die allerwenigsten. Und das sind die für dich politisch interessiert? Nee, ich würde das, wie gesagt, politisch aktiv, aber politisch nicht aktiv deklarieren. Ja, weil politisch, ich würde mal suggerieren, politisch interessiert sind wir alle hier auf unterschiedlichen Ebenen. Ist von uns jemand politisch aktiv? Keiner. Höchstens noch der Jens. Nein. Auch nicht. Aber das hat ja auch. Du bist zumindest. Aber ich verstehe ehrlich gesagt die Differenzierung in dem konkreten Fall nicht. Ach so, ja, aber dann verstehe ich das ja einfach nicht. Das ist ja die Frage zwischen, bist du Aktivist oder bist du nicht Aktivist? Ja, meine Frage ist aber doch sozusagen, habt ihr politische Haltungen, die ihr auch vertretet? Ich habe das Gefühl, dass die Leute immer weniger politische Haltungen haben, die sie auch vertreten im Diskurs mit anderen Leuten. Weil, und das ist jetzt eigentlich so der Punkt, den ich nicht so ganz verstehe, ich glaube, weil man halt einfach müde geworden ist, ja, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, diesen Backlash. Das verstehe ich ja, aber der Punkt ist doch der, also das ist ja dann nur noch der nächste Schritt, also zwischen zu sagen, ich bin nicht mehr bereit, im Diskurs eine gewisse Meinung zu vertreten, ist ja dann nochmal abgeschwächt der, der nicht politisch aktiv ist, weil er einfach sagt, hey, mir ist es einfach scheißegal, ich will da noch gar nicht mehr drüber reden, geh mir nicht mit deinem Geschwafel auf die Eier, lassen wir es einfach, ja, so. Aber ich finde halt, also wenn du das, wenn man das halt irgendwie, für mich ist halt, okay, dann kann man sagen, der eine, der redet dann auch gern drüber und der vertritt das auch und der hat eine klare Meinung und so, finde ich ja alles gut, um Gottes Willen, ja, ich will das jetzt, ist nicht wertend, aber für mich ist halt der entscheidende Punkt, irgendwann den Schritt dann zu gehen und zu sagen, okay, ich rede nicht nur schlau daher. Der entscheidende Punkt bezüglich was denn eigentlich? Dass man sagt, okay, man, die Dinge, die das Land momentan bewegen oder was im Land momentan politisch, im Land? Ja, oder auf der Welt politisch passiert, das ist für mich nicht mehr tragbar und ich will daran was ändern. Ja, aber was du sagst jetzt, der für dich relevante Punkt ist die Definition von Aktivismus. Ja. Ja, aber darum geht's doch nicht. Ja, aber naja, aber jetzt politisch nicht mehr sagst, ich tue, ja. Also politisch zu sein, müsst ihr sozusagen eine Aktivität machen. Nein, ja, aber das müsst ihr machen, um Aktivist zu sein. Nein, aber jetzt ist doch also wenn's also ich glaube, wenn es jetzt um Jens Ansicht von Politik geht, dann fallen wir da alle mit rein, weil wir haben ja zu vielen Themen eine Meinung, die wir auch kundtun. Und wir interessieren uns auch für viele Themen, die durchaus sehr politisch sind. Ja. Ich persönlich muss sagen, ich habe mit sehr wenig Leuten grundsätzlich Kontakt, mit denen ich mich politisch oder halt über Themen, die nicht rein beruflich sind oder sonst irgendwas, auseinandersetzen, dass ich eine Tendenz absehen könnte, dass ich jetzt sage, irgendwie da nimmt irgendwie eine politische Gemeinschaftswahrnehmung der Weltprobleme ab. Das kann ich einfach nicht beurteilen, weil ich sehe euch höchstens am Stammtisch und dann sehe ich Leute irgendwie in der Arbeit und da kann ich mehr, also bei euch kann man ja diskutieren und da wird ja auch diskutiert. Ja. Bei anderen kann ich das nicht beurteilen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass meine Nachbarn zum Beispiel, mit denen ich grundsätzlich nicht politisch diskutiere, dass dort irgendwas abgenommen hat. Oder dass das jetzt grundsätzlich weniger wird. Ich glaube, dass ich einfach das Wort Politik ein bisschen weiter definiere, als das viele Leute tun, weil ich bin halt immer der Meinung, wenn man sich über den Status quo aufregt, betreibt man halt meines Erachtens politische Meinungsbildung. Bin ich bei dir. Ja? Ich würde den Begriff auf jeden Fall. Politik auch relativ weit fassen. Und ich glaube auch, wie du das Beispiel eben gebracht hast, du kannst dich nicht über gewisse Dinge aufregen, vielleicht jetzt mit den Autobahnen, also sind wir beim Beispiel, regst du darüber auf, dass Krippenplätze teuer sind und wählst halt aber eine Partei, die sagt, ja, das muss alles privat finanziert werden. Jetzt mal irgendein Platz so. Das bin ich vollkommen bei dir. Ich sage halt immer, okay, für mich ist halt, also der Diskurs an sich, der bringt halt nicht weiter. Also das Kai, der ist an sich wertvoll, aber Kai, das ist ja Ich weiß schon deinen Punkt. Ja, du willst jetzt eine normative Aussage treffen im Sinne von, Leute haben etwas als veränderungswürdig empfunden und machen dann was dafür. Genau. Das ist aber gar nicht der Punkt, um den es mir geht, sondern mir geht es wirklich um dieses. Du willst eine Diskussion haben. Hey, versteh doch bitte, dass alle Sachen oder ein Großteil der Sachen, die du so im Alltag erlebst, letztlich durch Politik bestimmt werden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass den Leuten das klar ist, dass. Also du unterstellst denen, dass du also sagst, da habe ich zu wenig Kontakt. Der Großteil der Leute anderen Menschen sehen nicht diese Zusammenhänge. Die sehen einfach, also ich habe das Gefühl, diese Zusammenhänge wurden mal gesehen. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Leute mal verstanden haben, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen Dosenpfand und der bestimmten Partei wählen. Ach, das stimmt doch nicht. Doch, du hast doch nicht mehr dieses Thema, wo du sagst, das ist jetzt mein Thema und das wird singulär bloß von einer Partei angedeckt. Du hast doch alle Themen mehr oder weniger komplett politisch recht. Leider hat er da ein bisschen recht. Du hast nicht mehr diese harten Kanten, ja. Ich meine, Umwelt. Jetzt tust du so, als ob das jemals so war. Nein, aber du hast ja schon Umweltpolitik, hast du ja bei der AfD mittlerweile auch. Also, das ist jetzt. Das, Ja, ja, früher gab es halt die ÖDP und die Grünen, ja. Ich meine, die haben halt schon. Die gibt es doch heute auch noch. Ja, aber die sind nicht mehr relevant. Weißt du warum? Weil nämlich jeder Entschuldigung andere. Entschuldigung mal, die Grünen, die sind die gerade hier. Ja, weil sie Protestpartei sind wie die Piraten damals. Ach, Schmarrn, die doch. Grünen, ne? Nein, sie haben ja, aktuell die schon. Die Grünen werden den neuen Bundeskanzler stellen. Robert Habeck wird neuer Bundeskanzler. Fall, auf Mark keinen my Fall. Words. Auf keinen Fall. Entscheidend ist, diese Themen, die vertreten, vielleicht schaffen sie noch neue Themen zu finden, die wirklich interessant sind. Aber die Themen, die sie vertreten, sind doch von allen anderen Parteien mittlerweile komplett auch auf. Ah, jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Okay, gut. Jeder darüber, vertritt okay, diese Themen. Okay, über den Punkt können wir gut und gerne lange diskutieren. Nach einer kleinen Bierpause. Machen wir aber heute nicht. Das schreibe ich mir mal auf. Weil das geht ja jetzt dann schon wirklich so in die Politikwissenschaft rein. Ja, also ich will jetzt nur ganz kurz unterbrechen, wir können dann gerne fortsetzen. Nee, wir setzen danach ganz anders fort. Also okay. Sehr ähnlich. Ja, das nervt. Okay, heute. Ich glaube, wir müssen den stürzen, um politisch zu werden. Also, kurz ein paar einleitende Worte. Du willst also selber Kalif sein. Ja, dazu muss man... Kurz ein paar einleitende Worte zu dem Bier. Ich habe von Freunden mal geschenkt bekommen oder Arbeitskollegen, weil ich die bei mir zum Essen daheim hatte, haben sie mir so als Mitbringsel, haben sie mir ein Bier-Abo geschenkt von der Bierothek. Und ich kriege jetzt seit 2 Monaten pro Monat 6 Flaschen Bier. Mhm. So, und da war jetzt in der was vorletzten Lieferung. Restlichen Tag. War jetzt... das zweite Bier-Abo genießt. Jetzt gibt, ach, das ist jetzt echt was abgefahren. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Es ist ein Bier aus Japan. Es nennt sich Super Premium Japanese Craft Beer von der Koedo Brewery Benyaka heißt das Bier. Und das ist ein Imperial Sweet Potato Amber. Also es ist mit Süßkartoffeln gemacht. Also hier steht drauf, Benyaka ist ein Amber gebraut mit gerösteten Kintoki-Süßkartoffeln aus Saitama in Japan. Ist besticht durch seine reichhaltige Lieblichkeit und einem Schuss Sojasauce. Und seine ausgewogen die haben keine Zeit mehr. Jetzt bitte hier. Ausgewogen erdige Hopfenbitterkeit. Mit seinen Karamell-Süßkartoffeln und Hopfenaroma spricht Benyaka alle Sinne an. Also ich glaube, das schmeckt wahrscheinlich wie die Pisse. Das glaube ich nicht. Prost. Prost. Tut's, das hat Herr Tönnesen. Das ist ja nur deswegen dein Bier, weil du von den ersten 15 glaub, Wörtern Glas, nur 13 so verstanden hast. Nach Eigenurin stinkt hier. Oh, aber das ist. Nee, ist es besser. Das ist Klaps Glas. Schmeckt besser, aber schmeckt nicht so, wie da drauf steht. Lieblichkeit schmecke ich ein bisschen, ja. Süßkartoffel schmecke ich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Ah, ja. Ich bin aber auch nicht so der Süßkartoffel-Experte. Ja. Ja, aber hab schon mal. Ja, aber das finde ich jetzt eigentlich ganz witzig. Ist okay, gell? 7%. Krass. Ich spüre es schon. Wir sind nicht mehr voll auf die 12 Mhm. Was bei der politischen Diskussion? Beim Bier. Ach so. Auch bei der politischen Diskussion, oder? Ja. Ja, man muss halt, ich finde, wovon die Diskussion lebt, ist, wenn man schon ein wenig provokante Themen, also ja, das Thesen, ja auch, ja, treffen kann. Das ist ja okay. Ich sage halt immer nur, also die Diskussion, der Diskussion willen ist ja auch wertvoll und wichtig. Ja. Aber es lässt sich halt immer schön daherlabern, wenn du danach sagst, ja, aber eigentlich, komm. So schlimm ist nicht, ich mache jetzt doch nichts. Ja. Nein, nicht. Ja. Also meine sicherlich nicht. Nee, die Generation. Ja, aber ja, es ist sogar, ja, ja. Also zumindest für meine Eltern, ja. Die waren bei den 68ern auch noch zu jung. Aber ja, ja, aber prinzipiell, ich weiß, was du meinst, ja. Meiner stand am Band. Ja. Nicht bei der Ehefrau. Ja, da hatte sie aber noch kein Mitspracherecht. Genau, da wurde einfach sagen, Du hast den Bart zu mögen. Ja? Obey the beard. Oh, jetzt gibt's noch jetzt für die Süßigkeiten-Schublade. Da hab ich gewartet, ja. Aha, das ist greifbar für die Kinder und das funktioniert? Ja. Die sind total hörig. Ja. Ich habe aber leider, glaube ich, nichts mehr wirklich Leckeres da. Oh, doch. Guck mal hier. Das ist ja genau das Richtige. Was ist das denn? Hä? Nee, Prosecco-Gummis. Das ist klingt Prosecco-Gummis. Ja, genau. Klingt etwas pervers. Frivol. Ich habe aber auch noch Gin-Fizz-Gummis. Oh. Lass es raus. Aber schmeiß das Glas nicht um, okay? Das Bier mundet auch in der Nase. Ja. Hier, Gin-Fizz-Gummis habe ich aus Großbritannien. Finjis, meinst du? Bekommen. Hast du viel Gin-Fizz gefunden? Finjis, finnisches Sperma. In UK? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht, aber der Andreas hat sie mitgebracht. Okay. Mal gucken, wie die schmecken. Mhm. Mhm. Wie viele Umdrehungen haben sie? Ja, erzähl mal eine Anekdote, das ist immer gut. Zum Auflockern. Kein Schnaps drin ist dann. Mhm. Und da war ich an der Kasse und hab dann das alles aufs Kassenband irgendwie und dann. Einzeln. Drückt ein bisschen. Plastiktüten, da tun sich die da leichter an der Kasse. What? What? Ja. Ja, und dann die ganzen Plastiktüten, die schmeißen wir alle weg oder was machen wir? Der sind ja bloß ganz dünne. Hat sie gesagt, echt? Ja, mei. Deswegen gibt es bei mir beim Rewe jetzt über allen diesen komischen Frischtheken gibt es diese Mehrweg- Plastiktüten oder was auch immer die sind zum Kaufen. So kleine verpackte Beutelchen steht da drauf. Mhm. Soll man sich kaufen. Und da packst du dann den Mist rein. Dann kannst du wiederverwenden. Dann kannst du wiederverwenden. Ja, aber das Problem ist, man könnte ja theoretisch sagen, man bringt sich in den Rewe-Supermarkt Tupperdose mit. Jetzt mal als Beispiel. Das ist aber echt das Problem, wenn das dann so schon abgepackt aufs Band tust, die haben ja nicht diese Tara-Funktion. Ja. Müssen sie spätestens dann wieder auseinanderpacken. Ja. Mhm. Die hat 10 Kilo gewogen. Ich finde es immer noch am geilsten. Das Allergeilste finde ich immer noch, dass die Bio-Gurke in Plastik verpackt ist. Ich meine, das Ding nee, hat... Doch, nee, nicht immer, nicht die immer. Letzte nicht. Nee, nicht immer, aber es gibt eine. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gekauft habe, aber sie war in Plastik verpackt. Es gab nur in Plastik verpackte. Nee, aber die Frage ist doch, warum ein Produkt, das von Natur aus eine Schale besitzt, wozu muss ich das extra verpacken? Das ist wie eine Banane, die ich extra einspeise. Es gibt Tupperdosen für Bananen, ja. Was macht das Sinn? Wir haben eine. Ja? Geil. Naja. Aber ein Aufkleber kann ich noch verstehen. Ich meine, wie groß ist das Ding? Ja, das kann man ja machen. Aber das ganze Ding einschmeißen, das hat doch eine Schale. Du musst es halt klar von der konventionellen Gurke unterscheiden. Sobald du die kritische Masse erreicht hast, dass es keine Bio-Gurken gibt, das konventionelle Gurken. Wenn die konventionellen eingeschmeißt. Schwachsinn. Ja. Also. Hier schmatzen die Gummibären. Haribo ist schuld. Sind die? Nee, die sind noch von. Von was sind die denn? Na, die sind von irgendwo. Nicht die Prosecco-Gummis, ja. Irgendwas aus UK. Die Prosecco-Gummis haben wir da gelassen. Lieber Wastel. Muss ich jetzt mit der steilen These rausrücken? Du musst jetzt mit der steilen These rausrücken. Du bist mal gespannt, was... Energieverbrauch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Yeah. sobald wir die Rechnung irgendwie mit Kohle, Öl oder dergleichen aufmachen, ist das natürlich total falsch. Also du sagst 100% aller Energie wird durch Renewables. Nee, er sagt, wir verbrauchen zu wenig regenerative Energie. Ja, das meine ich ja. Nee, ich sage nicht. Sondern? Ich sage, wir verbrauchen grundsätzlich zu wenig Energie. Ich sage gleichzeitig, sämtliche Energie sollte aus regenerativer Energie sein. Ah, okay. Also, wir verbrauchen zu wenig Energie. These, meine These läuft folgendermaßen. Ob die dann so nicht so eingestellt, aber ich empfehle das im Alltag in vielen Bereichen, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, dass mir Leute irgendwas erzählen, dieses oder jenes Produkt oder Modell oder wie auch immer wäre nicht nachhaltig, weil wir für die Herstellung, den Transport etc. einfach zu viel Energie verbrauchen. Also klassisch ist zum Beispiel Pfandflaschen aus Glas. Das Glas herzustellen hat einen hohen energetischen Aufwand. Glas ist schwerer, das durch die Republik zu transportieren, ist ein hoher energetischer Aufwand. Deswegen machen wir Plastikflaschen. Und ich habe auf der anderen Seite gesagt, sobald ich hier gehe und die Energie aus dieser gleichen rausnehme, wird die Karte komplett vermischt. Also, was bleibt dann übrig? Das ist eben die Frage. Also, warum nehme ich dann eine Plastikflasche? Oder warum, weiß ich nicht, mache ich dieses oder jenes Ding nicht oder doch? Also wenn du die Energie rausnimmst, wäre ja ganz offensichtlich, dass Glas einfach besser wäre, weil halt einfach besser für die Umwelt im Sinne von abbaubar etc. Also ja. Langlebiger etc. Oder? Das wäre jetzt meine Argumentationsfrage gewesen. Das ist die Frage, ich nehme das jetzt an, dass halt bei Plastikprodukten auch die Energie raus. Also ja, eben. Von daher, wo beißt sich die Katze in den Schwanz oder tut sie das nicht? Oder was müssen wir ändern? Wo muss es irgendwie hingehen, um das irgendwie. Magst du deine Thesen nochmal überdenken? Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Magst du es nochmal anders formulieren? Also ich versuche es mal, nein, was ich verstanden habe. Okay. Doch, das wäre doch interessant. Also, ich glaube, es geht darum, dass wir keine Probleme mit dem nachhaltigen Denken von der Produktion von irgendwelchen Gütern hätten, wenn wir das Problem mit der Energieversorgung nicht hätten, wie wir sie jetzt haben, dass die Energie, die aufgewendet wird, um diese Produkte herzustellen, aus nicht regenerativen Formen vor allem kommt. Und dadurch ja eigentlich die These entsteht, die sind nicht gut, die Produkte, weil die Energie schmutzig ist und weil es zu viel davon ist. Wenn die Energie nicht schmutzig ist, dann kannst du sie ja in unbegrenzten Mengen mehr oder weniger einsetzen, weil es keinen stört, weil sie mehr oder weniger keinen Einfluss auf die Umwelt hat, wenn das so funktioniert. Das Problem ist ja, aber das würde ja, okay, also ich verstehe, das ist sozusagen diese Idee dieser Fusionsbefürworter, ja, die genau. sagen, ja. sobald wir die kalte Fusion herhaben, haben wir, dann sind wir alle unsere Probleme gelöst, ja. weil dann haben wir sozusagen Energie für unbegrenzte Energie A, umsonst und B, ohne externalisierte Effekte, weil keine Umweltverschmutzung. Keine Umweltverschmutzung. Habe ich das richtig verstanden? Aber was sagt diese These genau? Ich bin da jetzt nicht so bewandert drin, weil also die These wäre, okay, du entscheidest dich heute für Produkt A, weil Produkt B, obwohl es objektiv gesehen besser für die Umwelt ist, nachhaltiger ist etc., wirtschaftlich nicht dem Produkt A den Rang ablaufen kann, weil einfach die Energiekosten, die damit verbunden sind, mit Produkt B zu hoch sind. Das wäre die These. Wenn es über den Punkt der Wirtschaftlichkeit geht, ist es spielt es auf anderer Platte, ob du um quasi um die Gesamt-CO2-Bilanz darum geht. Dass du sagst, ich verbrauche hier so viel, ich blase hier für die bereitgestellte Energie so viel CO2 in die Luft, das kann ich nie wieder mit dem gleichen Faktor irgendwie reinholen. Aber was ich tue mich echt gerade schwer mit den konkreten Beispielen. Also was wären denn das für Dinge? Aber die Plastikflasche wird es doch gar nicht geben, wenn es kein Öl gibt. Nee, aber du verbrennst ja dieses Öl nicht zusätzlich. Ja. Für die Energiegewinnung sein, zusätzlich. Okay, aber was wäre das jetzt noch außer der Glasflasche? Ja, gut, aber das ist doch bestes Beispiel dafür, wie das einfach nicht funktioniert, weil du halt nicht, weil du... Aber warum müssen wir jetzt mehr davon verbrauchen, damit die Welt irgendwie besser wird? Nein, wir müssen nicht zwangsläufig. Also doch, wir müssen schon mehr Energie verbrauchen. Wir müssen mehr nachhaltige Energie verbrauchen. Weil wenn du die Energie aus der Rechnung rausnimmst, kannst du einfach unendlich viel mehr Energie verbrauchen. Oder solltest das auch tun, um gewisse andere. Ich habe immer noch nicht die Faltungen verstanden, Die These, glaube ich, da ging es ihm eher darum, um halt etwas sehr Spitzes zu formulieren. Das ist vielleicht für dich nicht richtig, also dann im Kontext also genau ich kann, zu verstehen. Ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, Entschuldigung, wenn wir jetzt hier so über links-rechts reden, können wir doch machen. Ich kann schon nachvollziehen, dass man sozusagen in dem Moment, wo man, also es muss ja nicht nur regenerativ sein, es muss ja auch kostenlos sein, das ist ja der Punkt, ja. Also wo du sozusagen wirklich kostenfrei beliebig viel Energie zur Verfügung hast, dann wäre ich bei dir, dann ist es nicht besser, mehr Energie zu verbrauchen, aber dann ist es zumindest wurscht, mehr Energie zu verbrauchen, weil du dann sozusagen diese Energie wieder reinstecken kannst, um die externalen, um sozusagen die negativen Effekte deines Konsums oder deines, nennen wir es mal deines Konsums, deines Existenz, deiner Existenz sozusagen durch den Aufwand von beliebig viel Energie sozusagen wieder zurückdrehen kannst. Wobei du unter dem. Aber das hat ja nichts. Den wirtschaftlichen Aspekt unter Umständen damit mit rein. Das musst du ja noch gar nicht unbedingt. Aber der wirtschaftliche Aspekt ist letztlich immer der limitierende Faktor. Ja. Ja? Der ist halt also, du kannst schon die Welt zupflastern mit. Nein, kannst du nicht. Vermutlich. Theoretisch kannst du vermutlich die Welt zupflastern mit Windrädern und aber da kommen wir Wasser, auch an den Wasserkraftwerken. So, die Natur. Es wird nur vermutlich ziemlich teuer. Und was man halt dabei auch sehen muss, und deswegen, es ist eine große Naturkatastrophe, Flüsse umzuleiten, um irgendwelche Gefälle künstlich zu erzeugen. Aber da gibt es doch immer das Beispiel. Mach schau doch mal Norddeutschland an, wenn du Solarzellen. Da gibt es immer das Beispiel, als dieses Projekt da in Nordafrika, Desertec, war ja immer die Aussage mit irgendwie, wir belegen da in irgendeiner Wüste in Nordafrika. Sahara nennt man die? Nee, das sind noch nicht Sahara. Sahara ist das wirklich. War so, Gruppen, legen wir. Nee, auch noch nicht mal. Nee, das ist wirklich nach oben. Ja, egal, aber das war doch. Wurscht, irgendwie, keine Ahnung, x Quadratkilometern mit Parabolspiegeln und hast du nicht gesehen. Ja. Und dann versorgen wir ganz Europa damit. Ja. Das ist ja nicht an den Kosten gescheitert. Das Problem ist ja, dass der Energiezufluss nach Europa einfach nicht gesichert ist, weil du da halt politische Instabilität hast. Das heißt, das würde nur funktionieren, wenn da praktisch die EU einmarschiert und sagt, so. Gehört uns. Wir machen jetzt hier mal, pflastern mal und da kommt auch keine, auch nur 5 Kilometer in die Nähe von diesem Kraftwerk, weil das versorgt uns alle in Europa mit Strom. Hätten wir das mal vor 100 Jahren gemacht, da gehörte das noch uns. Aber das ist doch der Punkt. Ja. Regenerative Energien sind in dem Sinne nicht unbedingt ungefährlich, wenn du nicht Orte und Möglichkeiten schaffst, sie auch wirklich sinnvoll einsetzen zu können, sodass sie wirklich auch konkurrierend genügend Energie produzieren können. Es sei denn, wir reduzieren den Energiebedarf drastisch. Weil wenn du dir jetzt Norddeutschland schon mal anschaust, wie zugepflastert das mit Windkraftanlagen ist, ist es jetzt nicht unbedingt eine Augenweide. Also Punkt eins. Aber das ist ja nur ein Bruchteil von Energie, die da erzeugt wird. Wenn du mal schaust, wie viel du eigentlich bräuchtest, um die ganze Bevölkerung in Deutschland. Da kannst du schon viel machen. Ich glaube, das ist weniger das Problem. Ich glaube halt, dass das Problem ist halt, dass neben der eigentlichen Verschandelung in Anführungszeichen der Umwelt durch Windkrafträder halt du auch für die Trassen halt was brauchst. Aber das finde ich alles nicht so kritisch, weil wenn du halt so ein Atomkraftwerk vor der Nase stehen hast oder so, da trifft es halt immer nur Einzelne. Ist ja immer der Schrei um Leid, der es vor der Nase hat. Halt ja. Nur ein paar. Also ich glaube, du musst eher, solange du nicht wirklich eine Möglichkeit hast, viel Energie durch wenig Aufwand, also von Problemen, die du irgendwie naturell schaffst, zu erzeugen, musst du eigentlich in der Lage sein, die Energieausnutzung zu reduzieren, um nachhaltige Energie besser einsetzen zu können. Weil ansonsten schaffst du das nicht. Ansonsten musst du wirklich alles zupflastern mit Windkraft und hier ist der Wind halt nun mal nicht so geil wie in Norddeutschland. Und dann musst du da oben noch mehr hinpflastern. Und was viel, also wir haben ja kaum Alternativen. Wir haben keine gute Sonneneinstrahlung. Wir haben auch nicht flächendeckend Wind und das hat auch nicht die ganze Welt. Und insofern ist es, solange du da keine wirklich gute technische Lösung schaffst für diesen Energiebedarf von dieser Welt, wie sie jetzt gerade ist, hast du eigentlich kaum eine Möglichkeit. Das Problem, dass vor allem bei Windanlagen, aber auch bei Solaranlagen, dass du eigentlich zum einen zu den Zeiten Energie produzierst, wo sie gar nicht benötigt wird. Und, Speicherung ist aber halt. Aber das ist der Punkt. Also ist ja wurscht, wie du es schaffst, ja? Aber du brauchst auf jeden Fall technische Grundlagen, musst du schaffen, in irgendeiner Art und Weise. Wenn du es irgendwie schaffst, Energie so super speichern zu können, dass du halt deutlich weniger von diesen Anlagen brauchst, auch okay. Aber auf jeden Fall haben wir aktuell einfach nicht die technischen Voraussetzungen, um die prähistorischen Energiequellen abzuschalten. Ich bin ja immer noch der Meinung, uns fehlt einfach der politische Wille dazu. Es mangelt nicht an Geld in dieser Welt. Nein, ja, in dieser Welt, wenn du jetzt wieder über geopolitisch denkst, denn, aber da fang da gar nicht erst an, weil wie willst du. Na gut, du, in diesem Land. Ja, das ist doch keine. Es ist doch ja nicht. Jetzt mal ehrlich, jetzt, Geld ist doch nicht der limitierende Faktor. Aber es geht doch nicht ums Geld, sondern es geht ja auch darum, dass es halt auch technisch möglich sein muss. Das ist ja nein, auf keinen Fall. Das ist genauso wie zu sagen, wir schaffen von heute auf morgen die ganzen Leute, die mit dem Auto in die Stadt reinfahren, die packen wir in die U-Bahn rein. Das ist technisch auch nicht möglich. Darüber sind wir uns einig. Nein, aber das, ja doch, du kannst natürlich sagen, du kannst nicht reinfahren in die Stadt. Das ist der Punkt, aber wie wird der denn erzeugt? Aber jetzt mal ganz objektiv gesehen, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also so schlecht ist das ja alles gar nicht. Ja? Wir haben es ja immerhin geschafft, innerhalb von 4 Jahren, also ich habe jetzt nur gerade Zahlen hier von 2013 auf 2017, den Anteil der erneuerbaren Energien von 25% auf 36% zu steigern. Das wird ja noch zunehmen. Ich glaube eigentlich der Schlüssel zu dem Ganzen. Es geht ja nicht um die Steigerung, sondern es geht auch darum, dass du es schaffst, ausreichend zu Versorgung gewährleisten zu können, ohne dass du komische Energie aus anderen Ländern zukaufen musst, aus Kohle oder aus Atomkraft. Ich glaube halt weniger, dass es nachher eine Frage ist, wo wird der Strom genau erzeugt und ist das jetzt Atomstrom oder ist das jetzt erneuerbare Energien? Die eigentliche Herausforderung ist ja das Netz. Also du wirst halt aus meiner Sicht. Punkt 2. Ja, aber ich glaube, du wirst halt in Zukunft viel stärker das haben, dass du halt viel mehr dezentrale Energie Erzeugung hast. Also ich glaube, da wird der Trend hingehen. Du wirst nicht mehr diese großen Kraftwerke haben, die dann, 1 Million Menschen in München versorgen, sondern der Anspruch ist ja eher, jeder versorgt sich mehr oder weniger, oder kleinere Gemeinden haben wiederum Solarpanels, haben Biothermie-Kraftwerke, haben der Privathaushalt oder das Mehrfamilienhaus hat Solar oben auf dem Dach, und das wird ja auch immer effizienter, und dass du dich darüber eher versorgst. Und das ist dann halt die Herausforderung, dass das halt das Netz momentan so funktioniert, dass das Stromnetz in Deutschland oder auf der Welt noch nicht, also da muss ich halt noch massiv was tun. Weil wenn das dann möglich ist, dass du auch diese, und da gibt's schon Ideen zu, dass du halt da auch diese kleineren Kraftwerke in Anführungszeichen, wenn man das so nennen will, oder kleineren Stromerzeuger halt sauber einbindest und da eine Stabilität im Netz erzeugen kannst, dann wird auch dieser Anteil der erneuerbaren Energien noch massiv zunehmen, und dann musst du eben es noch schaffen, eben ausreichende Kapazitäten für Zwischenspeicher zu haben. Aber was konkret muss denn da jetzt passieren? Ich bin da technisch nicht tief genug im Detail drin, aber du musst halt auch wiederum, muss da meiner Meinung nach auch so eine politische Willensbekundung da sein, ja? Klar. Ja. Ja. Aber das muss halt der Staat regeln. Irgendwie. Aber bei einer Energieversorgung. Weil die Privatpersonen oder private Unternehmen werden es nicht regeln. Aber hast du nicht ein Problem, wenn du die Energieversorgung auf einen großen Teil umlagerst auf private Kleinhaushalte, die eigentlich auch dazu dienen sollen, die Grundversorgung zu schaffen, wie zum Beispiel eine Stadt wie München, wo in halt auf einem Haus, wo ein wenig Fläche ist, viel Energie verbraucht wird, kann nicht so viel Energie erzeugen, klar, als es für sie klar, du bist. Aber da hast du doch ein Riesenproblem, weil der Typ schafft es dann nicht, seine Solarpanels ordentlich zu warten. Irgendwann mal wird das Haus abgerissen, was auch immer, es kommen keine nach. Also du hast ja was eigentlich, du, was du baust, was wenn du, wenn du, wenn ja. du, wenn wie du, wann wenn ist das doch selber Anreiz, wenn ich mir jetzt, ja, aber wenn ich, wenn ich außer wenn wir uns Hand jetzt gebe. Hier was aufs Dach stellen würden. Aber wenn du es aus dann der Hand dann habe ich doch selber den Anreiz, weil ich verbrauche doch letztlich. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn du jetzt sagst, als Staat, du gibst es außer Hand. Nee, du gibst es nicht aus der Hand. Also dann hast du keinen Einfluss mehr drauf. Nein, du kannst nicht sicherstellen, dass es funktioniert. So funktioniert das ja nicht. Das funktioniert ja so, die Energieerzeuger, auch jetzt hier in München zum Beispiel, die bauen ja sogenannte virtuelle Kraftwerke. Virtuelle Kraftwerk ist praktisch eine Softwarelösung. Was macht die? Die bindet halt per Internet in Anführungszeichen halt diese ganzen dezentralen Energieerzeuger an, also jetzt, was weiß ich, der Fischi, du und ich, wir bauen ein Haus und tun uns oben Solaranlage. Dann schließen wir einen Vertrag mit der SWM und sagen, okay, wir kriegen von dir so und so viel, aber die komplette Steuerung des Dings oben auf dem Dach im Sinne von speist der gerade ein etc., das geben wir komplett aus der Hand. Das macht dann die SWM. Ja, aber auch Wartung, Sicherstellung auch über da, die Langfristigkeit. Auch da gibt es dann Auflagen in den Verträgen, die dann das regeln. Also wo du dann sagst, okay, wenn du halt in dieses virtuelle Kraftwerk eingebunden wirst, dann musst du den und den Verpflichtungen nachkommen. Also ja, wird interessant, da gibt es halt schon Möglichkeiten. Verwaltungsaufwand, wenn du es halt so dezentralisierst. Geld damit verdienen. Ja. Schwierig. Ja, ja, klar. Das sowieso. Irgendwann mal rechnet es sich nicht mehr. Wieso muss ich das denn für die rechnen? Das ist ein Träger der Gemeinde, der Gemeindenvorsorge. Wenn das da muss ich es eben nicht für rechnen. Ja, aber dann muss es in staatlichen Händen bleiben. Und dann will ich, dass die Bahn gefälligst 3 Milliarden Euro Jahresüberschuss pro Jahr erwirtschaftet oder wie? Nein, aber dann musst du halt. Nee, ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, also ich finde es, also die, so eine Dezentralisierung finde ich charmant. Ich glaube, dass es ein hoher Aufwand technisch bedingt ist und auch zusätzlich in der Verwaltung. Und das schaffst du halt am Anfang immer recht schnell durch so hohe Subventionen. Dann packen sich die Leute so ein Kram aufs Dach. Aber das zeigt sich halt dann in der Langzeitstudie, ob sich das durchhalten lässt. Und wenn dann von heute auf morgen alle anfangen, eben dann ihre Solarpanels nicht mehr zu betreiben, weil sie der Meinung sind, es lohnt sich für mich nicht, wie auch immer, dann hast du alle Atomkraftwerke abgeschaltet und hast ein Problem. Ach Schmarrn. Naja, wenn wir jetzt von diesem utopischen Gedanken ausgehen, ja, wenn wir wirklich sagen, die Zukunft läge in dieser Dezentralisierung mit Kleinstkraftwerken, weil jedes Haus ist sein eigenes Kraftwerk. Ja. Also ich glaube, das ist ein extrem komplexes Thema. Also ich stecke da so ein bisschen ja im Detail drin, aber auch nur sehr an der Oberfläche. Und ich glaube, das ist halt echt, also da gibt's schon mit Sicherheit Lösungen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es da halt stärker hingehen wird. Und das siehst du auch so global, galaktisch, makroökonomisch, nur mal eine kleine Zeit, weil ich das aus dem Kopf raus weiß. Als ich früher noch bei Siemens gearbeitet habe und Kraftwerke verkauft habe, dann war das so, dass der Weltmarkt 2008 für große Gasturbinenkraftwerke, das war das, was ich vertrieben habe, also war eine Klasse, mehr als 100 Megawatt muss die Gasturbine leisten, das sind echt schon große Oschis. Also nur, dass ihr mal ein Gefühl habt, so eine große Gasturbine, jetzt neueste Technologie, die macht 500 Megawatt plus eine Dampfturbine dahinter und so weiter, dann reicht das, um halb München zu versorgen, so mal als Größenordnung. Und da war damals der Weltmarkt, 225 Gasturbinen wurden weltweit 2008 verkauft. Und Siemens hatte damals alleine Kapazität von 120 hätten die produzieren können, theoretisch. Mhm. Ich glaube, ich weiß jetzt nur die Zahl vom letzten Jahr, war der Gesamtabsatz an Gasturbinen, der Gesamtmarkt, ist auf 70 Stück. Naja, das ist nicht mehr interessant. So, und ähnlich verhält sich das auch mit Dampfturbinen, mit Atomkraftwerken etc. Also das, du merkst einfach, dass der Trend dazu hingeht, kleinere Einheiten im Renewables-Bereich, kleinere Einheiten aber auch noch bei den konventionellen Kraftwerken. Mhm. Also das heißt auch da, du hast nicht mehr diese großen dezentralen Versorger, sondern du gehst mehr hin, kleine Einheiten, kleinere Gasturbinen etc. Also das ist ein klarer Trend, der jetzt nicht nur in Deutschland der Fall ist, sondern der halt weltweit zu sehen ist. Warum ist das bei den konventionellen so? Auch einfach gerade jetzt, ich sag mal, in den entwickelten Ländern ist halt das Problem in Anführungszeichen für die konventionellen Kraftwerke, dass die stark substituiert werden durch die Renewables. Man hat ja früher immer die These aufgestellt, eigentlich brauchst du als Counterpart zu den erneuerbaren Energien eigentlich Gasturbinenkraftwerke, weil der Vorteil von so die gehen halt, du brauchst halt also ein Atomkraftwerk ab und auf anzufahren, dauert halt Tage und so eine moderne Gasturbine, die ist in 8 Minuten da. Dann ist die von null auf Volllast. Das heißt, die kann, sagen wir mal als blödes Beispiel, der Wind ebbt ab, das Netz geht raus, zack, dann startest du 2 Gasturbinen, dann hast du es sofort wieder drin. Das ist das, warum, sage ich mal, trotzdem halt das Netz in den europäischen oder in den entwickelten Ländern ist stabil genug, dass die dieses Hochfahren an erneuerbaren Energien trotzdem hinbekommen, ohne neue konventionelle Kraftwerke zu bauen. Und gerade in den Entwicklungsländern ist halt die Schwierigkeit, dass du erst eine gewisse Stabilität und eine gewisse Größe im Netz haben musst, damit die überhaupt diese großen Gasturbinen vertragen können. Weil das Problem ist, wenn das Gesamtkraftwerk oder dein gesamtes Netz, wenn man ein Beispiel in Afghanistan hat vielleicht, ich weiß nicht, 3 Gigawatt, also 3000 Megawatt. Und wenn du dann eine Turbine da reinstellst, die 500 Megawatt hat und die trippt mal und dann, das kann immer mal passieren, fliegt alles raus. Dann ist zack, da ist sofort Blackout. Und deshalb gehst du dann halt eher zu kleineren Turbinen, weil das Netz einfach das nicht verträgt, wenn dann so eine Turbine mal trippt und dann weg ist. Mhm. Und deshalb gehst du halt eher zu diesen kleinen und so würde ich mir das jetzt weitestgehend erklären, ja. Mhm. Und du siehst schon, dass die großen Turbinen werden heute nicht mal in Europa verkauft, außer es ist so Ersatzinvestitionen, sondern wenn du nur mal guckst, wo sind jetzt die großen Aufträge, was man so in den Nachrichten liest, wo Siemens sich mit GE kaut. Ägypten, großes Kraftwerksprojekt, Saudi-Arabien, also noch so der Mittlere Osten, wo der Brennstoff noch billig ist und wo auch die mittlerweile eine kritische Größe, was das Netz betrifft, erreicht haben, ja. Und dann sind die einfach auch effizienter als die kleinen. Die sind halt einfach, was die Effizienz betrifft, sind diese Großturbinen halt deutlich effizienter als die kleinen. Ne? Ich habe eine gewisse Grundversorgung im Netz und wenn ich da einen Abfall, Spannungsabfall irgendwie habe, dann schalte ich die Gasturbinen zu. Und die Frage ist aber, inwiefern gehe ich jetzt den umgekehrten Weg, dass ich versuche, eine konstante Überproduktion zu haben? Das geht nicht. Im Netz musst du immer die gleiche Spannung haben. Das geht gar nicht. Du kannst keine Überproduktion haben. Du musst immer eine Spannung von 50 Hertz erreichen. Das heißt, du kannst nicht einfach, wenn die Spannung und 50 Hertz passt nicht. Ja, also eine Frequenz von 50 Hertz haben. Ich glaube, sein. Du musst immer die gleiche Menge. Brauchst irgendeinen Abnehmer, der es letztlich erzeugt. Also es muss immer mehr oder weniger gleich sein. Ja, aber ich glaube, seine Idee ist, du brauchst die Speicherung. Also du speist immer gleich viel konstant ein, aber du produzierst mehr, als du brauchst. Genau, das ist ja der andere Weg. Und machst quasi wie bei einem Akku einfach einen Hahn auf. Genau, das ist ja das Prinzip, was, sage ich mal, in den alpinen Ländern oder in Norwegen funktioniert. Die nutzen dann teilweise praktisch die erneuerbaren Energie um ihre Pumpkraftwerke volllaufen. Also dann damit tun sie die Speicher hochpumpen und dann, wenn dann die Energie notwendig ist, dann lassen sie halt das Wasserkraftwerk laufen. Also das ist das Prinzip, ja. Strom brauchst du. Laufen die quasi im Prinzip unterirdisch wieder vor. Also das kannst du schon auch an der Ja, ja, klar. Oder halt perspektivisch halt große Stromspeicherblöcke etc. Aber prinzipiell ist es halt immer so, das, was produziert wird, muss abgenommen werden. Du kannst halt nicht mehr Strom produzieren als abgenommen, weil dann das Frequenz, dann wird das Netz auch instabil. Also. Wisst ihr, warum ich da immer so den Kopf schüttel bei sowas? Ich denke mir, wir sind irgendwie in den 60er Jahren zum Mond geflogen mit der Kapazität von einem 386er Prozessor und irgendwie der kompletten Raum- und Luftfahrtindustrie eines Landes oder eigentlich von zwei Ländern. Und heute schaffen wir es nicht mal irgendwie, eigentlich schon, also ich meine, das ist ja technisch vollkommen ausgeforscht. Ja? Das ist einfach klar. Und wir schaffen es nicht, diesen Switch zu machen, hin zu sagen, okay, ja, fuck it, konventionell interessiert uns nicht mehr. Lass uns bitte jetzt einfach mal irgendwie hier so einen europäischen Kraftakt hinkriegen. 10 Jahre lang arbeiten wir jetzt daran, unsere Netze so hinzubiegen, ja, unsere Energieerzeugung so hinzukriegen und unsere Mobilitätsprobleme so hinzukriegen. Und in 10 Jahren sind wir an einem Entwicklungspunkt, wo wir sagen, ja, da wollen wir eigentlich hin. Ja, ja. Aber das und ist da klar. Ist für mich der Punkt, wo ist denn eigentlich das politische Interesse der Leute? Ja, aber das, du weißt, das finde ich, das fehlt du da weißt, einfach. Du weißt, warum man zum Mond geflogen ist. Da gab es ein politisches Interesse. Es war der Kalte Krieg. Es gab ein ganz klares Ziel. Es gab kein Unternehmen, bei dem so viele Menschen zu der Zeit beschäftigt waren bei NASA. Bei der NASA. Ja. Das war das größte, weltweit größte Unternehmen. Da wurde so viel Geld reingekommen. Aber jetzt haben wir, ich meine, jetzt ist halt warum die Bedrohung abstrakter und nicht diese so schnell. Dieses ja? blöde Space Shuttle wurde abgewrackt. Das ist, interessiert die kein Stück ja. mehr, weil es Johannes, vollkommen uninteressant das, ist. Wie das funktioniert, ist mir Nein, schon aber klar. Deswegen, mich also, ärgert nur ja, einfach, aber was, dass wir offensichtlich, jetzt siehst du ja, warum passiert dass wir das offensichtlich hier nicht intelligent genug sind, wir brauchen, um unsere Erkenntnis in Handlung umzusetzen. Ja, aber wir haben keinen Feind, der uns energetisch ein Problem schafft. Wenn wir einen Feind hätten, der uns die Energie ganz klar abdrehen könnte, ja, dann würde ganz viel Geld fließen, ja, ich glaube, sich autonom zu machen. Also ich glaube, guck mal, das ist doch schon, ich glaube, ja, klar, du ich hast glaube, recht. Also ich glaube, aber damit will ich mich nicht abfinden müssen. Nee, aber jetzt, so. Du kannst dich schon mal, womit? Das ist aber der Punkt. Ja. Ja, und jetzt müssen wir nochmal differenzieren. Also, ich glaube, das Problem, was wir hier haben, ist ja, dass wir in der EU leben und wir in Summe viel zu klein sind, um diese Probleme zu lösen. Was war der Unterschied mit dem Flug zum Mond? Das waren eigentlich zwei eigenständige Nationen, wo eine Handvoll Leute mehr oder weniger so eine Entscheidung treffen konnte auf politischer Ebene. Das heißt, wenn wir daran glauben, dass irgendwann mal der politische Wille entsteht, dass man Dinge, die wir gerade diskutiert haben, angehen wird, dann wird das entweder kommen aus den USA oder aus China. Das sind die Die einzigen Nationen, die in absehbarer Zeit da wirklich was erreichen könnten, ist entweder China. Und ich glaube, eher wird es China sein. Die können es durchsetzen, als die wenn USA. Sie wollen. So, ja. Das heißt, wir müssen eigentlich gern China gucken und sagen, okay, was machen die denn? Und die sind, was das Thema Elektromobilität betrifft, Deutlich schon mal weiter. Um Schalljahre. Aber da ist zum Beispiel das gute Beispiel. In China kannst du vor jedem Deppen kannst du einfach eine riesige Windkraftanlage hinsetzen, weil wenn er dann seine Schnauze aufmacht, hat er Pech gehabt. Der wird halt nicht angehört. Aber hier kannst du halt ja, nicht, vor da, jedes bayerische Dorf ja, kannst ja, du aber kein, da, kein, aber da, keine Windkraftanlage hinsetzen. Aber das wird halt, nicht passieren. So, da wird sich jeder dagegen aber streiten. Aber da ist eigentlich genau das. Da werden politische Probleme im weitesten Sinne, weil alles politisch ist, ja. Das war ja unsere Hypothese, erkannt, werden bewertet und werden gesagt, okay, wenn das so kritisch ist, dann gehen wir da jetzt einfach einen gewissen Weg und den gehen wir radikal. Und nicht Konsens, sondern wir, Partei, machen die Ansage und alles hat zu folgen und dann funktioniert das auch. So. Und dann machen die halt Entwicklungsschritte, dass sie sagen, okay, ja. Wir haben halt jetzt schon 30 Elektrofahrzeuge, wir werden 2025, werden 30% aller Fahrzeuge werden elektrisch sein, Und wir in Deutschland, wir diskutieren halt mit den Automobilkonzernen, ob sie denn jetzt mal die Dieselumrüstung bezahlen oder nicht. Ja, aber das ja, eben. Ja, ja, aber, das, ja aber, das, aber die These, die ja da dahinter steht, ist dann ja bis zu einem gewissen Grad, okay, wenn du große gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen willst, dann ist vielleicht so ein basisdemokratischer Ansatz nicht der funktioniert. Weil das war in den USA mit dem Raumfahrtprogramm, war ja auch nicht irgendwie, dass man da gesagt hat, okay, da haben wir jetzt mal lange drüber diskutiert, da hat halt, kam die Ansage, es war eine klare politische Bedrohung da. Und dann, die kannst du halt wunderbar ausschlachten, ja. Weil mit der Angst der Menschen kannst du gut spielen. Sagst du irgendwie, der Russe ist schneller dort und dann beschießt du uns von oben herunter und schon ist da jeder mit dabei. Ja, also deshalb, da müssen wir eher Richtung China gucken. Sehr dystopisch hier alles. Ja, ist aber so. So, wir trinken das nächste dazu. Bier. Ich habe schon ausgetrunken, weil es so gut geschmeckt hat, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich würde gleich nochmal. Also wir haben jetzt ein Bier aus Belgien, Leffe, kennt man ja. Ich würde sofort hinterher kippen. Ich kenne aber aus Leffe das Helle. Hier, das ist jetzt das Brune. Das Brune ist Brune, also das Braune. Was? Dir schmeckt es nicht? Schmeckst du nicht? Ich mag einfach diese belgischen Trappistenbiere nicht. Das super. Ist gar kein Trappistenbier, noch nicht. Ja, okay, aber ich mag einfach diese belgischen Biere nicht so wirklich. Ich bin auch kein, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da ja echt schon viele getrunken. Ich habe mich noch kein, also alle wechseln. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir mal aus Belgien diese die ganz Sixpack fiesen, da, ja, mit den 12%, wo keiner unter 9%, das war alles Nummer, ekelhaft, ja. Aber das schmeckt mir gut. Das heißt, wenn das Bier so richtig. Ist roter Drache oder so? Drage. Boah. Ja, das war heftig. Ja, ja. Ey, das hat so richtig nach. Belgisches Trippel? Die waren einfach zu stark. Das hat so richtig nach Alkohol geschmeckt. Ja, eben. Wenn du den Alkohol bei dem Bier richtig rausschmeckst, dann. Also, das war der Fall bei diesen Bieren. Das war nicht mehr gut. Ey, das ist jetzt echt. Das finde ich. Finde ich jetzt das Beste von den dunklen, die wir jetzt getrunken haben. Oder? Ich finde es super. Also das ist mein Geschmack. Ich finde es echt. Es freut mich für euch. Der Jens mag kein dunkles Bier. Nee, das ist IPA am Anfang. Gut. Wie schmeckt euch denn eigentlich dieses Grevensteiner aus dem Hause Veltins, ist das, oder? Ja, das fand ich auch fein. Ich finde, das ist ein extrem gutes Trinkbier. Mhm. Ja, finde ich auch. Also kann man Wer schon. Wer verkauft das? Das gehört zu Veltins. Nee, aber hier so. Also Rewe. Rewe hat das? Ja. Nicht gesehen. So. Wassel, wir trinken gerade hier das nächste Bier. Wir sind jetzt auf deine Meinung gespannt. Wir sagen mal nichts. Nee, wir sind jetzt hier bei dem Leffe. Ja. Dem belgischen Bier. Leffe. Gibt es in der goldenen Rakete auch. Das gab es auch heute beim Rewe beim Einkaufen, da stand es auch vorne rum als im Angebot. Auch alles braun oder das? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich dachte mir gerade noch, muss ich es jetzt noch mitnehmen? Für euch? In eurer Osteria am Englischen Garten, wie heißt die? Aber auch das Braun? Seerose. Nein, wo du mit der Caro hin und wieder bist, da wo wir auch schon mal vor kurzem Stammtisch gehabt haben, wo das der Leder ist. Im englischen Garten? Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ah, okay, ja. Ah, verstehe. Aber wie kommst du drauf, dass das ein Italiener ist? Na. Es ist ein Schweizer. Das ist ein ganz normales bayerisches Lokal. Echt? Warte, ich riech nochmal. Ja, ich sag jetzt, was ich finde. Einwandfrei. Also, jetzt hat das im Vergleich. Also, bitte. Ja. Also, bitte. Also, würde ich jetzt sagen, nicht. Also, mir schmeckt es echt fein. Also, ich fand es jetzt auch von den dunklen Bieren auf jeden Fall das Beste bis dato. Es ist auch das Dunkelste bisher. Ja, das Dunkelste kommt jetzt zum Schluss. Jetzt kommt auch der Dark Knight. The Dark Knight, ja. Das kann. Dein Glas. Bitteschön. Danke sehr. Jetzt muss ich hier wieder so Würzmalz trinken. Das ist schon Gewürztraminer. Das ist schon gut. Gewürztraminer hatten wir an Heiligabend. Und war der gut? Der war gut. Wir hatten Raclette. Das war ein guter Konter gegen den Käse. Glaube ich. Fischkopf essen. Und der hat auch diverse Sachen dabei und dann hat er auch ein Gewürztraminer und ich habe mit dem Lukas ganz lecker und ganz fein. Der Gewürztraminer war wie ein Kugel. Ich habe gesagt, was fällt dir ein? Okay. Komm, gib mal das Tetrapack. Hauptsache schwindlig macht's. Gut, also nochmal meine Pflicht als Moderator jetzt nachkommend. Ich habe deine These immer noch nicht verstanden. Ich auch nicht. Aber wir haben trotzdem schön diskutiert. Das war schon mal gut, ja. Kann der Bastl mit leben, ja. Mach's mal ein Essay. Schreib's mal ein Essay. Schreib's mal ein Essay, genau. Reiß den mal ein und dann gucken wir nochmal weiter. Aber ich glaube, das ist ja. This schon, is your cash. Also, was wir ja schon irgendwie destilliert haben aus dem Kram, ist doch, dass es ähnlich ist wie bei dem Mobilitätsthema von am Anfang. Es ist halt einfach nicht einfach, sowas umzusetzen, weil das vor allem politisch motiviert ist und dann auch nicht nur irgendwie im Kleinen, sondern im Großen. Und da hast du halt einfach viel zu große Hindernisse. Also ich glaube, was für mich so ein bisschen die Quintessenz von der Diskussion ist, ist eigentlich, wenn man das mal so ganz hart sagen will, dass wir eigentlich so ein bisschen die Meinung hier abgeleitet haben, so hört sich zumindest für mich an, dass wir glauben, es muss mehr staatlicher Eingriff wieder stattfinden. Nö, ich sag nur. Ja, aber das auch wieder, also jetzt als Stichwort heute war doch auch in den Medien, CSU will jetzt Mobilfunkmasten aufstellen, weil es kann ja nicht sein, dass wir in Bayern nicht überall LTE haben oder sowas. Ja, finde ich. Also ist totaler Populismus, aber ja, prinzipiell richtig. Aber eigentlich richtig, wenn der. Das ist Populismus. Wenn der Staat. Ja, weil warum macht die CSU das jetzt? Ja. Ach so, ja. Von der Motivation her. Ja, Motivation, okay. Ist da. Ich dachte jetzt tatsächlich vom Tun her. Nee, ich finde das okay. Also man muss sich halt echt wieder die Frage. Ich bin ja dafür, hier Infrastruktur verstaatlichen. Ja, das andere beste Beispiel, was jetzt auch wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, Deutsche Bahn. Ja, sorry. Wenn ich halt den Konzern drauf auslege, dass er halt jedes Kosten Jahr 3 Milliarden Dividende ausschüttet. Und dass der halt massiv im Ausland investiert und so weiter, ja gut, dann ist das halt ein Privatwirtschaftsunternehmen und dann sagen sie halt, okay, so viel Kundennutzen, so viel Gewinn, okay, Kundennutzen ist vielleicht nicht ganz so wichtig, die Passagierzahlen steigen ja, das können wir trotzdem machen. Siehst du, ganz einfach. Und nochmal zurück zu meiner These. Ja, wenn sich bei mir jemand beschwert, dass sein ICE eine Viertelstunde Verspätung hatte und für ihn das so schlimm ist, oder eine Stunde Verspätung hat und für ihn das so schlimm ist, dann meine erste Frage ist, hast du CDU oder SPD gewählt? Ja. Hast du FDP gewählt? Ja. Das Problem ist, brauchst du dich nicht beschweren. Das Problem ist, ich traue es trotzdem irgendwie auch sonst keinem zu, das wirklich zu verändern. Ja, die Weil Frage ich glaube, ist, da sind so verkrustete Strukturen in diesen ganzen Gebilden. Ich bin nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Lichtgestalt vor mir in Form einer Partei oder einer Parteispitze, die irgendwie dafür steht, all das, diese Probleme von Grund auf neu zu überdacht zu haben und auch in der Lage wäre, sie. Aber Johannes, zu verändern. Das Problem ist doch gar nicht, dass die Probleme nicht lösbar sind, sondern dass es den Willen nicht. Ja, aber es gibt keine Partei, meiner Meinung nach, die wirklich in der Lage wäre, diesen Willen auch durchzusetzen. Das sehe ich anders. Der ich nicht so. Jo. Ob du wiedergewählt bist oder auf der anderen Seite der Zeitfaktor, für den du gewählt bist, einfach ein längerer ist, dass du da ein bisschen Spielraum irgendwie hast, dann wirst du vielleicht sagen, oh Mann. Ja, aber das ist halt der Punkt. Also die Geschichte hat mich eines Besseren belehrt. Nein. Es war ja jeder schon da und keiner konnte irgendwas tun. Keiner hat es jemals besser gemacht. Aber das ist ja das politische Tagesgeschäft und so weiter. Ja, die Frage, die man sich jetzt schon stellen muss, nach knapp 28 Jahren mindestens mal Verstaatlichung, also Deutsche Post, Telekom. Privatisierung meinst du? Entschuldigung, Privatisierung, genau das Gegenteil. Privatisierung von Staatsbetrieben, muss man sich schon halt die Frage stellen, ist das immer eine Erfolgsstory gewesen? Auf keinen Fall. So, bei manchen, also sagen wir mal so, Deutsche Telekom. Nein. War der, ja. Ich glaube, wir hätten besseres Netz. Ja, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also, entschuldige mal, wenn du da einen weltweiten Vergleich tätigst und dir überlegst, wie sieht denn das beispielsweise das Mobilfunknetz in Deutschland aus? Da ist ja, das ja wohl eher auf einem Niveau von Albanien und Schweden. Ja, aber geh mal nach Finnland oder so, wo du im letzten Pampa eine Versorgung hast mit Highspeed-Internet. Das ist ja auch trotzdem privat. Also es ist ja nicht per se, weil es privatisiert ist, ist schlecht. Also das muss man halt jetzt nochmal differenzieren. Ja, aber ja, wie funktioniert das? Das meine ich. Nee, Privatisierung per se nicht, aber ich weiß nicht, wie in Finnland das Netz aussieht. Wer hat das gebaut? Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Man hätte vielleicht bei gewissen Dingen muss man halt einfach sagen, wo macht Privatisierung Sinn? Ja, ja, mit Sicherheit, um da einen gewissen Wettbewerb, die Kosten runterzubekommen und so weiter, war das mit Sicherheit sinnvoll. Wäre mit Sicherheit in gewisser Weise bei der Deutschen Bahn auch weiterhin sinnvoll, aber man müsste zum Beispiel die DB-Netze, müsste man wieder verstaatlichen und sagen, okay, die DB-Netze. Aber verstaatlicht ist das alles noch. Das ist jetzt nicht so, dass das alles privatisiert ist. Nee, es ist 100% ein Staatshand, ist eigener, aber trotzdem agiert das ja wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Richtig, ja, so. Aber das ist ja nicht eine Frage von Privatisierung oder Nicht-Privatisierung, sondern von politischem Willen. Genau, also man muss, das meine ich ja. Also man muss halt was will man eigentlich damit machen? Genau, man muss halt sagen. Und in welcher Rechtsform das jetzt stattfindet, das ist doch dann erstmal eine. Genau, also für mich ist der nachgelagert. Ja, aber du kannst das natürlich leichter umsetzen, wenn du halt nicht mit privatwirtschaftlichen Unternehmen agierst. Also der politische Wille lässt sich leichter umsetzen bis zum gewissen Grad. Und ich sage halt, wahrscheinlich müsste man versuchen, wieder stärker staatlich zu regulieren oder in der staatlichen Hand zu halten, was so eine Grundversorgung ist im Sinne von jetzt mal bei der Bahn, bei der Mobilfunk, das Netz. Also dass du sagst, okay, die Netze sind in der Hand des Staates und der stellt eine gewisse Grundversorgung sicher und er stellt sicher, dass es halt ein gewisses Basispaket kriegt, was jeder Bürger kriegt. Da gibt es dann halt Auflagen für die privatwirtschaftlichen Unternehmen und die können aber die Netze für ein Entgelt entsprechend nutzen und dann kannst du das auch privatwirtschaftlich machen, ja. So. Also das ist halt extrem schwierig, das zu trennen und so, ja. Also ich habe da jetzt auch nicht die Pauschalantwort, aber ich glaube, das ist so, wenn ich mir das so anschaue, das ist das, was halt die Schwierigkeit erzeugt, ja. Momentan, auch nur die Frustration, ja. Ja, ich glaube halt einfach, dieses staatliche Daseins, also ich glaube, also die staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge, ja, also sozusagen das am Laufen halten von gesellschaftlichen Funktionen und ja, also irgendwie den Leuten sozusagen das Dasein zu ermöglichen, das Leben zu ermöglichen. Mhm. Da glaube ich tatsächlich sind wir an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich mittlerweile merken, dass diese 15, 20, 30 Jahre an neoliberaler Indoktrination irgendwie nicht immer das Gelbe vom Ei war und ist. Ich schenke dir jetzt mal nicht so viel ein, ja. Wir wollen es nicht verschwenden. Nee, ihr müsst ja nicht euer gutes Bier an mich verschwenden. Ja, eben. Die Süffel ist schon weg. Schau mal, es geht ja auch im Kleinen los, ja. Man guckt dir das irgendwie an, in strukturschwachen Regionen, da werden irgendwie Bäder geschlossen, es gibt nicht genug Hebammen, es gibt nicht genug Krankenhäuser, Ärzte, es gibt nicht genug Ärzte. Es gibt und kein ÖPNV mehr. Ja, du kannst es im Grunde genommen, also ich finde das immer so lustig, ja, du kannst diese Liste wirklich wahrscheinlich beliebig lang machen, wo irgendwie diese öffentliche Daseinsvorsorge heute schlechter ist als vor 20 Jahren. Das ist ein gutes Beispiel bei uns. Und trotzdem sind die Leute nicht politischer geworden. In dem Haus, in dem unser Büro. Wobei ich sagen würde, die Autobahn, da funktioniert es ja sogar ganz gut. Das sehen wir dann. Aktuell noch. Du musst ja trotzdem dich um die Infrastruktur kümmern. Und zwar um die Strecken an sich, um die Zufahrten, etc. Ja. Frag mal die Genuesen. Ja, wie gut das funktioniert in Italien. Ja, naja, da gibt es einen großen Industriezweig, der sehr gut davon profitiert seit Jahrhunderten. Ja, insbesondere die Familie Benetton, ja. Also, Bier verstaatlichen, so, nee. Also, nein! Wir trinken das nächste Bier, das eine meiner Lieblingsdunkelbier, bin ich drüber gestolpert. Das ist Schokoporter von Meißel. Ja. Schoko. Von Meißel & Friends, also von der Meißels Brauerei Schokoporter. Das schmeckt. Das hatte ich auch schon mal. Das finde ich echt gut. Ich hatte mir das schon mal privat gekauft, als ich da oben, ich war da mal in dem Liebesbier. Ja, macht er im Liebesbier? Nein, also ich wollte ausgedrückt, das andere, das war jetzt wieder in so einem Paket drin. Der schmeckt wirklich nach Schoko. Das habe ich mir selbst gekauft. Der schmeckt wirklich nach Schoko. Schoko. Drei Belgische Schoko. Ich schmecke da auch keine Schokolade raus. Doch, ich schmecke da hauptsächlich doch. Herde Schoko. Da schmeckst du schon hinten aus vom Abgang Schokolade raus. Herde Schoko. Also ich finde das echt richtig gut. Aber hier steht auch Espresso-Note. Ich wette, wenn da nicht Schokoporter draufstehen würde, sondern einfach nur Porter, würdet ihr sagen, eine feine Kaffeenote. Das sagst du. Das ist doch immer eine Suggestion, ja. Das sagst du, wir haben alle gleiche Geschmacksrezeptoren. Nein, du hast recht. Okay, ja, stimmt, ihr schmeckt es wahrscheinlich anders als ich. Ja. Nö, aber ist nicht so schlecht. Aber nochmal zu diesem Thema Netzausbau und so. Mhm. Wir zum Beispiel, das Haus, in dem unser Büro ist. Ja. Wir mussten beim Versatel anrufen und uns den Anbau der Glasfaser teilen. Das bedeutet, ein Teil, den wir auch Versatel für die Leitung zum Verlegen bereit war zu bezahlen, mussten wir übernehmen. Ja, klar. Das ist schon interessant. Aber dieses Haus gehört nicht uns, diese Straße gehört nicht aber uns. Aber ihr als Mieter müsst aber wir wollen da drin schnelles Internet haben, also müssen wir da auch mitbezahlen. Wie schnell habt ihr das dann? Ich kann es ehrlich, ich glaube 100 Mbit, die Standleitung. Das ist ja auch nicht up and down. Yes. Das ist eigentlich noch nicht viel, ja. Das habe ich daheim, ja. Also ich habe down. Ja, aber das hat halt, die Stadtwerke haben das halt ausgebaut. Ja. Und bei uns gab es das nicht, also müssen wir es halt selber bezahlen. Ja. Ja. Nur bedingt, weil das Problem ist beim Joe, er ist ja nicht Eigentümer. Also eigentlich müsste das ja, dass der Eigentümer trägt ja die Kosten bei dem Wegegeld. Du bist Eigentümer des Gebäudes. Er ist noch nicht mal Eigentümer, er ist Mieter und zahlt trotzdem Infrastrukturkosten. Und das ist auch genau das Problem bei dem Thema Elektromobilität. Jetzt, dass du die Schwierigkeit hast, wenn du Elektromobilität ja wirklich flächendeckend oder Großmaße, brauchst die vor allem nicht die Zapfsäule im öffentlichen Raum, sondern die brauchst entsprechende Infrastruktur daheim. Du musst praktisch bei dir in der Tiefgarage etc. Aber das habe ich von unserem Vermieter gehört, der kriegt eine Subventionierung, um bei sich also im Innenhof des Gebäudes Zapfsäulen aufzustellen. Ja, aber das Problem ist halt, aber ist ja interessant. Aber erstmal hat der Vermieter gar kein Interesse dran, die Kosten zu tragen, weil das Problem ist. Aber da fängst du doch schon mal an. Warum wird diese Industrie wird gefördert, aber meine eigene nicht? Ich muss es selber bezahlen. Ja. Also das aber das Modell ist ja jetzt bei der Elektromobilität ist eher die Schwierigkeit, wenn so ein Hausanschluss für ein Haus dimensioniert wird, dann wird halt geschaut ungefähr, wie viele Verbraucher sind da drin und da wird eigentlich immer nur auf den Haushalt geschaut und dann hast du ein gewisses Netzentgelt, das ist praktisch gekoppelt an den maximalen Stromverbrauch, den du hast und dann pucken die noch einen Puffer von 10-20% drauf und dann ist gut. Und die Schwierigkeit ist eigentlich, wenn du nicht das intelligent steuerst, sobald du irgendwie 3-4 Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge im Keller stehen hast, funktioniert das nicht mehr. Du brauchst extra separate Stromzähler. Du hast die Schwierigkeit, dass du halt dann, wenn du eine Gleichzeitigkeit annimmst, dass die alle 4 gleichzeitig vollladen, dass dann der Hausanschluss das nicht wieder hergibt. Das heißt, du musst den Hausanschluss ertüchtigen etc. Und da gehen halt massiv Kosten mit einher, wo der Vermieter, also der Eigentümer, erstmal ja gar kein Interesse dran hat, weil der hat das Ding ja eh vermietet. Warum soll der jetzt seinen Mietern da irgendwas machen? Und da geht es jetzt darum, wie sehen da die Modelle aus, damit das funktioniert. Ja. Aber also, und das ist das gleiche Thema da. Also normalerweise könntest du ja auch sagen, lieber Vermieter, also seh mal zu, dass hier Glasfaser liegt, sonst gehen wir nämlich hier raus. Oder seh zu, wir zahlen dir monatlich noch einen Obolus von 50 Euro mehr Miete. Doch, eben gerade in München würde es es hergeben, ist eine der wenigen Städte, wo es meiner Meinung nach hergeben würde. Hier wird es tadellos funktionieren aus meiner Sicht, dass du zumindest in den meisten, also wenn das jetzt nicht Sozialbau oder geförderter Bau ist, dass du sagst, komm, der Stellplatz kostet jetzt statt 125 Euro, 175 Euro und dafür ist der eh ready und du hast schon die Wallbox an der Wand. Achso. Genau, genau. Das ist halt hier die Schwierigkeit. Wohingegen vielleicht du in Gegenden, wo du nicht so diesen Kampf um den Wohnraum hast, wie in München, tatsächlich Unternehmen ja damit auch bekommst, dass die sagen, dass die Städte sagen, hey, wir machen hier Glasfaserausbau für umsonst, siedelt euch bei uns an, macht das, ihr kriegt's Internet umsonst so ungefähr, ja. Also das gibt's ja schon, da kannst du ja schon Anreize setzen als Gemeinde, ja. Und ähnlich könntest du das mit Elektromobilität machen. Da kannst du einiges machen. Ein Kunde von uns, der hat im Allgäu eine neue Lagerhalle mit Boulderzentrum und diversem anderen Kram. Da hängt ein Riesending, hat da ungefähr 300.000 Euro von der EU bekommen, zusätzlich, weil er halt in der Struktur, also dort in dieser Region irgendetwas macht, was interessant ist. Ja. Ja. Aber in München, nochmal, wenn du... Technisch ist das alles überhaupt kein Problem. Wir brauchen nur einen politischen Funken, um mal die Dinge zu verändern. Ja, aber dann brauchst du halt auch Entscheidungsträger. Nein, ich mach das einfach wirklich, aggressiv, wirklich fertig. Das ist doch klar. Ich habe das Gefühl, alle Leute wissen, was wir eigentlich brauchen, um die Probleme aber zu lösen, die ganz, wir haben. Ich hoffe aber, dass wir in einer Gesellschaft sind, die ein bisschen weiterentwickelt ist als fünfjährige Kinder. Ja, ich glaube nicht. Also vor allem politisch gesehen. Ja, nein, also jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe heute von dir gelernt, mach dir bitte keine Illusionen darüber, dass du irgendwie in einer modernen dass du in einer Gesellschaft oder in einer Gesellschaftsform lebst, die in der Lage ist, Probleme zu lösen. Auf keinen Fall. Vor allem, weil Probleme politisch gelöst werden müssen. Und dazu brauchst du auch eine politische Landschaft, die da in der Lage wäre. Und das ist ja eben das, was ich vorhin gemeint habe. Die Geschichte hat mir leider gezeigt, dass die politischen Lager alle mehr oder weniger gleich sind. Ich sehe da nichts, was irgendwie in der Lage wäre, solche Sachen, wie du gerne hättest, in irgendeiner Weise umzusetzen. Sag du mir mal konkret, wen du da vor Augen hast. Ich sehe nichts. Und da habe ich die letzten 20 Jahre schon nichts gesehen. Naja, nochmal, also für mich heißt politische Willensbildung halt einfach tatsächlich den Diskurs letztlich beeinflussen. Aber es wird nicht aus der Gesellschaft heraus entstehen. Du brauchst eine... Aber Johannes, wie entsteht denn Wandel in der politischen... Ja, okay, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich vorhin war. Dann brauchst du aber eine kritische Masse, deren Schmerz so groß ist, dass er wirklich aktiv was daran verändert. Stammtischgelaber ändert nichts, weil das gab es schon immer. Wirklich gesellschaftlich verändert wurde immer nur etwas, wenn der große gesellschaftliche Schmerz gleich war und groß genug war. Und den haben wir nicht. Also brauchst du Parteien, die in der Lage wären, das zu tun. Naja, weil sie sich trauen. Halt nur, wenn der Schmerz halt groß genug ist. Ja, genau, weil sie sich nicht trauen, weil nämlich die Demokratie so darauf ausgelegt ist, sich selbst zu erhalten. Ja, ich will ja wiedergewählt werden. Also muss ich natürlich schauen, dass ich am besten so moderat wie möglich für alle da bin. Aber kann man denn sozusagen, also das müsste man jetzt dann tatsächlich so Aktivisten wahrscheinlich eher fragen, aber ich stelle jetzt trotzdem mal die Frage in den Raum. Ja, also kann man denn sozusagen die Gesellschaft nicht sozusagen über eine aktivistische Kampagne in Medien, und ich meine, wir haben es ja gegen die CSU eigentlich gesehen jetzt in diesem Sommer in München, ja, auch wenn der Outcome ein bisschen deprimierend ist, aber gut, aber ich meine, ich glaube schon, dass man jetzt die CSU irgendwie zum Umdenken gebracht hat, ja, man hat vielleicht nicht jemand anderes, man hat jetzt vielleicht nicht, ja, wir also haben gerade über die neue CSU gesprochen, ja. Haben wir. Ja, die jetzt offensichtlich der Meinung ist, da Funkmasten aufstellen zu müssen. Oder was war heute auf süddeutsche.de? Ich habe es leider nicht mehr genau im Kopf. Also ich glaube schon. Funkmasten aufstellen, das ist jetzt gerade Ihnen eingefallen. Das war davor nämlich kein politisches Thema. Das ist Ihnen jetzt aufgefallen, weil das kurzfristig mal mediales Thema war. Hui. Seid ihr noch da? Ja. Ja, also ich mag es. Es war ja nur kurzfristig mediales Thema, ja, weil man festgestellt hat, das Netz ist ja so wirklich grottenschlecht, nur weil das, und weißt du warum? Weil gerade das Thema der neuen Netzgeneration aufkommt und die möchte man ja wieder verkaufen. Also das ist wieder ein politisches Thema. Und dann kommt natürlich medial auf, naja, aber irgendwie ist ja blöd, dass man schon wieder neue Netze verkauft und die alten sind noch nicht mal ausgebaut. Und auf einmal muss natürlich die CSU reagieren und muss sagen, da habt ihr ja recht, da hat man wohl geschlafen. Offensichtlich ist das für die Bevölkerung ein Thema, dann schlagen wir da mal rein, weil wenn die das hören wollen, dann machen wir das. Es ist jetzt nichts, was auf ihr Mist gewachsen ist, sondern es ging eigentlich nur davon aus, man verkauft ein neues Netz, das man davor nicht nutzen konnte. Und die Medien sagen, warum verkauft ihr jetzt Netze, die keiner braucht, weil nicht mal die alten ausgenutzt sind. Und schon sagt die CSU, ja, da habt ihr recht. Weil die Bild-Zeitung sogar darüber berichtet. Und wenn die da dabei sind, dann ist die CSU auch dabei. Ah, er hat das Wort gesagt. Ich hatte den Teufel geschickt. Ja, ganz genau. Das war bestimmt der Söder wichtig. Persönlich. Der Volksdiamant. Ja, jo. Leider, also das ist wieder der Punkt. Wenn du keine politische Landschaft hast, in der wirkliche Revolutionäre dabei sind, die Lust haben, wirklich was zu verändern, und da glaube ich, da gibt es einfach keine. Ich verstehe deine Argumentation, aber ich möchte mich noch nicht so ganz damit, also ich möchte, hier, schau mal, da bin ich leider schon resigniert. Ich möchte mich ehrlich gesagt nicht damit abfinden, zu sagen, naja, die aktuelle politische Landschaft gibt es nicht her. Dafür musst du Aktivist werden. Und deswegen ist das so. Willst. Ja, nein, also, nee, ja, okay, Haken dran. Und ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass man das so schwarz malen muss, das okay. Bild, ja. Also ich glaube schon, dass wir irgendwie Veränderungen sehen können, wenn es gesellschaftliche Strömungen gibt, die groß genug werden. Und ich glaube, die Möglichkeit, schau dir dieses Hambacher Forst an, ja, so bescheuert das auch ist irgendwie in seiner ganzen Absurdität, aber letztlich haben da irgendwie so ein paar Verrückte es zumindest geschafft, dass er sich nochmal so ein Gericht hingesetzt hat und gesagt hat, so jetzt ist aber Schicht im Schacht. Das ist richtig, aber das... Natürlich juckt es keinen mehr, aber letztlich gab es da eine klare Kampagne. Ja, aber das ist der Punkt, das waren... Ja. Die wurden ja auch extra dafür gepflanzt. Aber entscheidend ist, das waren ein paar Aktivisten. Ja, sowas gibt es immer, ja. Und die kommen natürlich auch in die Medien. Aber es hätte sich garantiert was daran geändert, wenn das jetzt der Konsens der großen Bevölkerung gewesen wäre, weil dann hätte die CSU auch gesagt, also so können wir das aber nicht machen. Das war wie der Punkt damals, als Fukushima war. Ich glaube, die CDU waren die Letzten, die gesagt haben, wir machen einen Atomausstieg. Wozu? Das hat die nicht interessiert, weil es auch die Bevölkerung nicht interessiert hat. Ja. Fukushima kommt, die Bevölkerung sagt, oh, das Zeug ist gefährlich, ich will das nicht in meiner Nachbarschaft haben. Wer schafft's ab? Die CDU. Ja. Obwohl natürlich die ÖDP seit den 60ern sagt, das Zeug ist scheiße. Interessiert aber keinen. Es muss erst krachen. Dann hast du die kritische Masse. Das ist doch auch falsch. Mit niemandem meine ich immer nur, du brauchst, wie gesagt, diese kritische Masse, dass es genügend Schmerz in der Bevölkerung auslöst. Fukushima hat diesen Schmerz ausgelöst bei der Bevölkerung, dass irgendwann mal die Politik verstanden hat. Vielleicht ist es nicht der Punkt, ist es nicht das Gute für uns. Genau, aber es reicht halt nicht. Es reicht nicht. Also vielleicht können wir doch auf eine positive Note enden und sagen, für jedes Thema gibt es den richtigen Ort und die richtige Zeit und die richtigen Leute, und damit es halt sozusagen, erst wenn es kracht, sozusagen diese Kombination von allem Richtigen gibt, muss es halt irgendwie Leute geben, die dieses Thema irgendwie schon mal durchdacht, Lösungsvorschläge gebracht haben. Darüber geschwätzt wird immer. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Ja, aber, das ist aber auch wichtig. Ja, aber geändert wird erst, wenn es zu spät ist, nämlich wenn es gekracht hat. Es ist so. Na, war nichts mit dem positiven Ende. Naja. Es ist der Punkt. Ich denke nachher noch mal was Positives ein. Ganz alleine am Mikro. Da setze ich nicht meinen Haken drunter. Gut. Das war's für 2018. Ihr Ficker. Servus, ihr Ficker. Das ist ja positiv. Marcel, möchtest du noch was sagen? Nee? Okay. Auf Wiederhören. Arrivederci.